Allen Edlen gebiet ich Andacht, Hohen und Niederen der Göttergeschlecht. Ich will, weil Vaters Wirken künden, die Ältesten sagen, der ich mich entsinne. Riesen acht ich, die Urgeborenen, die mich vor Zeiten erzogen haben. Neun Welten kenn ich, neun Äste weiß ich, an dem starken Stamm im Staub der Erde. Einst war das Alter, da ein Riese lebte. Da war nicht Sand, nicht See, nicht salzige Wellen, nicht Erde fand sich noch über Himmel, gähnender Abgrund und Gras nirgend. Bis Wotans Brüder Bälle erhuben, sie, die der Menschen Reich schufen. Die Sonne von Süden schien auf die Felsen und dem Grund verwelkte grüner Lauch. Die Sonne von Süden, des Mondes Gesellin, hielt mit der rechten Hand die Himmelsrosse. Sonne wusste nicht, wo sie Sitz hätte. Mond wusste nicht, was er Macht hätte. Die Sterne wussten nicht, wo sie Stätte hatten. Da gingen die Berater zu den Richterstühlen. Hochheilige Götter hielten Rat. Der Nacht und dem Neumond gaben sie Namen, hießen Morgen und Mitte des Tags, Dämmer und Abend die Zeiten zu ordnen. Götter einten sich auf dem Felde, Hof und Heiligtum hoch sich zu wölben, übten die Kräfte alles versuchend, erbauten Essen und schmiedeten Erz, schufen Zangen, schönes Gezäh. Sie warfen im Hofe heiter mit Würfeln und darbten goldner Dinge noch nicht, bis drei der Riesentöchter kamen, reich an Macht, aus Riesenheim. Da gingen die Berater zu den Richterstühlen. Hochheilige Götter hielten Rat, wer schaffen sollte der Zwerge Geschlecht aus des Riesen Blut und blauen Gliedern. Da ward Alberich der mächtigste dieser Zwerge und Mime nach ihm. Noch manche machten sie menschengleich der Zwerge von Erde, wie Mime angab. Zeit ist's, die Zwerge von sonderer Zunft den Leuten zu leiten zum Berge hinauf, die aus Gestein und Klüften strebten von fernen Tiefen zum Erdenfeld. Gingen da dreie aus dieser Versammlung, mächtige, milde Götter zumal, fanden am Ufer unmächtig aus Bäumen geschnitzt und ohne Bestimmung. Besaßen nicht Seele und Sinn noch nicht, nicht Blut noch Bewegung, noch blühende Farbe. Seele gab Wotan, ein anderer gab Sinn, Blut gab wieder einer und blühende Farbe. Eine Esche weiß ich, Weltenesche. Den hohen Baum netzt weißer Nebel. Davon kommt der Tau, der in die Täler fällt. Immer grün steht er über Urdas Brunnen. Davon kommen Frauen, vielwissende, drei aus dem See dort unterm Wipfel. Urda heißt die eine, die andere Vertanda. Sie schnitten Stäbe. Skulda hieß die dritte. Sie legten Lose, das Leben bestimmten sie den Geschlechtern der Menschen, das Schicksal verkündend. Allein saß sie außen, da der Alte kam, der grübelnde Gott, und ihr ins Auge sah. Warum fragt ihr mich? Was erforscht ihr mich? Alles weiß ich, Wotan, wo du dein Auge bargst. In der vielbekannten Quelle der Weisheit. Met trinkt der Brunnenhüter allmorgens aus Wallvaters Pfand. Wisst ihr, was das bedeutet? Ihr gab Heervater Halsband und Ringe für goldne Sprüche und spähenden Sinn, denn weit und breit sah sie über die Welten all. Ich sah Walküren weit herkommen, bereit zu reiten zum Rat der Götter. Hier nun habt ihr Wotans Mädchen, die als Walküren die Welt durchreiten. Da wurde Mord in der Welt zuerst, da sie mit Gären die Goldkraft stießen, in des hohen Halle die Helle brannten. Dreimal verbrannt ist sie dreimal geboren, oft, unselten, doch ist sie am Leben. Heid hieß man sie, wohin sie kam. Wohlredende Seherin zähmte sie Wölfe. Sudkunst konnte sie, Seelenheil raubte sie, übler Leute Liebling alle Zeit. Da gingen die Berater zu den Richterstühlen, hochheilige Götter hielten Rat, ob die Götter sollten Untreue strafen oder alle Götter Sühnopfer fangen. Gebrochen war der Burgwall den Göttern. Schlachtkundige Riesen stampften das Feld. Wotan schleuderte über das Volk den Spieß. Da wurde Mord in der Welt zuerst. Da gingen die Berater zu den Richterstühlen. Hochheilige Götter hielten Rat. Wer mit Frevel hätte die Luft erfüllt oder dem Riesenvolk Freier gegeben? Von Zorn bezwungen zögerte Dona nicht. Er säumt selten, wo er solches vernimmt. Da schwanden die Eide, Wort und Schwüre, alle festen Verträge, jüngst trefflich erdacht. Ich weiß ein mächtiges Horn verborgen unter dem Himmel hohen heiligen Baum. Einen Strom sehe ich stürzen mit starkem Fall aus Wallvaters Pfand. Wisst ihr, was das bedeutet? Östlich saß die Alte im Eisengebüsch, fütterte dort den Wolf aus Lokis Geschlecht. Von ihnen allen wird einst das Schlimmste. Des Mondes Mörder übermenschlicher Gestalt. Ihn mästet das Mark gefällter Männer, der seligen Saal besudelt das Blut. Der Sonnenschein dunkelt in kommenden Sommern. Alle Wetter wüten. Wisst ihr, was das bedeutet? Da saß am Hügel und schlug die Harfe der Riesenhüter, heiter im Sturm. Vor ihm sang im Vogelwalde der hochrote Hahn auf höchstem Gipfel. Den Göttern gellend sang der Goldkammige, weckte den Helden beim Heervater. Unter der Erde singt ein anderer, der schwarzrote Hahn in der Hölle Säle. Ich sah dem Lichtgott, dem blühenden Opfer, Wotans Sohne Unheil drohen. Gewachsen war über die Wiesen hoch der zarte, zierliche Zweig der Mistel. Von der Mistel kam, so deuchte mich, hässlicher Harm, da der Blinde schoss. Des Lichtgottes Bruder war kaum geboren, als einsichtig Wotans Erbe zum Kampf ging. Die Hände nicht wusch er, das Haar nicht kämmt er, ehe er zum Holzstoß trug des Lichtgottes Töter. Doch Frigga beklagte in ihrem Saal dort Walhalls Verlust. Wisst ihr, was das bedeutet? In Ketten lag im Quellenwalde in Unholdgestalt der arge Loki. Da sitzt auch eine Frau unsanfter Gebärde, des Gatten Weise. Wisst ihr, was das bedeutet? Gewoben weiß da Seherin Todesbande und fest geflochten die Fessel aus Därmen. Viel weiß der Weise, weit sehe ich voraus, der Weltuntergang, der Götterfall. Grässlich heult der Mondhund vor der Höhle. Die Fessel bricht und Wotans Wolf rennt. Ein Strom wälzt ostwärts durch Eitertäler, Schlamm und Schwerter, der Höllenfluss. Nördlich stand an den Nebelbergen ein Saal aus Gold für kunstfertige Zwerge. Ein anderer stand auf weiter des Riesen Biersaal nach dem Vater. Einen Saal sehe ich, der Sonne fern. Am Leichenstrand, die Türen sind nordwärts gekehrt. Gifttropfen fallen durch die Fenster nieder. Mit Schlangenrücken ist der Saal gedeckt. Im starrenden Strome stehen da und warten Meuchelmörder und Meineidige. Und die anderer Liebsten ins Ohr geraunt. Da saugt ein Lindwurm die entseelten Leiber der Menschenwürger. Wisst ihr, was das bedeutet? Viel weiß der Weise, sieht weit voraus der Weltuntergang, der Götterfall. Brüder befehden sich und fällen einander. Geschwister sieht man die Sippe brechen, der Grund erdröhnt. Üble Elfen fliegen. Der eine schont des anderen nicht mehr. Unerhörtes ereignet sich, großer Ehebruch. Beilalter, Schwertalter, wo Schilde krachen, Windzeit, Wolfszeit, eh die Welt zerstürzt. Der Weisheit Söhne spielen, der Mittelstamm entzündet sich beim gellenden Ruf der Posaune. Ins erhobene Horn bläst der Wächter laut. Wotan murmelt mit der Weisheit Haupt. Zittert die Weltenesche, doch steht sie. Es rauscht der alte Baum, da der Riese frei wird. Sie bangen alle in der Hölle Banden, bevor sie die Feuerwelt verschlingt. Grässlich heult der Mondhund vor der Höhle, die Fessel bricht und Wotans Wolf rennt. Einer fährt von Osten und hebt den Schild, eine Schlange wälzt sich in Riesenheim, der Wurm schlägt die Flut, der Adler facht, Leichen zerreißt er, los die Totenkogge. Der Kiel fährt von Osten, da kommen der Flammensöhne über die See gesegelt. Sie steuert Loki, des Untiers Abkunft ist all mit dem Wolf, auch Lokis Bruder ist ihm verbündet. Feuerwächter von Süden mit flammendem Schwert, von seiner Klinge scheint die Sonne der Götter. Steinberge stürzen, Riesinnen straucheln, zur Hölle fahren Helden, der Himmel klafft. Was ist mit den Göttern? Was ist mit den Elfen? All Riesenheim ächzt, die Götter versammeln sich. Die Zwerge stöhnen vor steinernen Türen, der Bergwege weiser. Wisst ihr, was das bedeutet? Da hebt sich Friggas anderer Harm, da Wotan eilt zum Angriff des Wolfs. Da freimisst sich mit dem Schwarzen, schon fällt Friggas einzige Freude. Nicht säumt Siegvaters erhabener Sohn, mit dem Leichenwolf selber zu fechten. Er stößt dem Wolfssohn des Loki den Stahl ins Herz, durch gähnenden Rachen. So rächt er den Vater. Da kommt geschritten Wallvaters schöner Erbe, wieder den Wurm wendet sich Wotans Sohn. Mutig trifft ihn Menschenreichs Segner. Doch fährt 9 Fuß weit Feuergott Dona weg von der Natter, die nichts erschreckte. Alle Wesen müssen die Weltstadt räumen. Schwarz wird die Sonne, die Erde sinkt ins Meer, vom Himmel schwinden die heiteren Sterne, Glutwirbel umwühlen den allnährenden Weltbaum, die heiße Lohe beleckt den Himmel. Da sehe ich auftauchen zum anderen Male aus dem Wasser die Erde und wieder grünen. Die Fluten fallen, darüber fliegt der Adler, der auf dem Felsen nach Fischen weidet. Götter einen sich auf ihrem Felde, über den Weltumspanner zu sprechen, den Großen. Uralter Sprüche sind sie da eingedenk, vom Siegvater gefundener Runen. Da werden sich wieder die wundersamen, goldenen Bälle im Grase finden, die in Urzeiten die Götter hatten, der Fürst unter ihnen und Wotans Geschlecht. Da werden unbesät die Äcker tragen, alles Böse bessert sich. Lichtgott kehrt wieder, in Heervaters Himmel wohnen Lichtgott und sein Mörder, die wahlweisen Götter. Wisst ihr, was das bedeutet? Da kann der Wille selbst sein Los sich kiesen und beider Brüder Söhne bebauen das weite Windheim. Wisst ihr, was das bedeutet? Einen Saal sehe ich, heller als die Sonne, mit Gold bedeckt, auf südlichen Höhen. Da werden bewährte Leute wohnen und ohne Ende der Ehren genießen. Da reitet der Mächtige zum Rat der Götter, der Starke von oben, der alles steuert. Den Streit entscheidet er, schlichtet Zwiste und ordnet ewige Satzungen an. Nun kommt der dunkle Drachen geflogen, die Natter hernieder aus Nebelfelsen. Das Feld überfliegend trägt er auf den Flügeln Lindwurms Leichen und niedersenkt er sich. Heiß bist du, Flamme, zu viel ist der Glut. Lass uns scheiden, Lohe. Schon brennt der Zipfel, zieh ich ihn gleich empor. Feuer fängt der Mantel. 8 Nächte fanden mich zwischen Feuern hier, dass mir niemand Nahrung bot. Als Agnar allein, allein soll auch herrschen Geiruths Sohn über der Gotenland. Heil dir, Agnar, da heil dir erwünscht der Heldenherrscher. Für einen Trunk mag kein anderer dir bessere Gabe bieten. Heilig ist das Land, das ich liegen sehe den Göttern nah und Elfen. Dort in Himmelsheim soll Donar wohnen, bis die Götter vergehen. Eibental heißt es, wo der Wintergott hat den Saal sich erbaut. Luftreich gaben dem Frei die Götter im Anfang der Zeiten als Zahngebinde. Die dritte Halle hebt sich, wo die heitern Götter den Saal mit Silber deckten. Hohe Halle heißt sie, die sich erwählte der Gott in alter Zeit. Versunkene Halle heißt die vierte. Kühle Flut überrauscht sie immer. Wotan und Saga trinken alle Tage, da selig aus goldenen Schalen. Glanzheim heißt die fünfte, wo golden schimmert Walhalls weite Halle. Da kiest sich Wotan alle Tage vom Schwert erschlagene Männer. Leicht erkennen können, die zu Wotan kommen, den Saal, wenn sie ihn sehen. Aus Schäften ist das Dach gefügt und mit Schilden bedeckt, mit Brünnen die Bänke bestreut. Leicht erkennen können, die zu Wotan kommen, den Saal, wenn sie ihn sehen. Ein Wolf hängt vor dem westlichen Tor, über ihm dräut ein Adler. Riesenhalle heißt die sechste, wo einst hauste ein mächtiger Jote. Nun bewohnt die scheue Götterbraut des Vaters alte Feste. Die siebente heißt weiter Blick. Da hat der Lichtgott sich die Halle erhöht, zu jener Gegend, wo der Greuel ich die wenigsten lauschen weiß. Himmelsburg ist die achte, wo der Posaunenbläser soll der Weihestadt walten. Der Wächter der Götter trinkt in wonnigem Hause, da selig den süßen Met. Volkwang ist die neunte, da hat freier Gewalt die Sitze zu ordnen im Saal. Der Waldstadt Hälfte wählt sie täglich, Wotan hat die andere Hälfte. Richthalle ist die zehnte, auf goldenen Säulen ruht des Saales Silberdach. Da thront Rechtsprecher den langen Tag und schlichtet allen Streit. Schiffsstätte heißt die elfte. Da hat der Meereswächter sich den Saal erbaut. Ohne Fehl und Makel der Männerfürst waltet hohen Hauses. Mit Gesträuch begrünt sich und hohem Grase göttliches Land des Schweigens. Da steigt der Sohn auf den Sattel der Mähre, den Vater zu rächen bereit. Koch von Walhall lässt im Kessel den Eber sieden. Das beste Fleisch. Doch erfahren wenige, was die gefallenen Kämpfer essen. Gierwolf und Hungerwolf füttert der krieggewohnte herrliche Heervater, da nur von Wein der Waffenheere Wotan ewig lebe. Rabe Denker und Rabe Erinnerer müssen jeden Tag über die Erde fliegen. Ich fürchte, dass Rabe Denker nicht nach Hause kehrt, doch sorg ich mehr um Rabe Erinnerer. Mächtiger Fluss ertönt, wo des Riesenwolfs Fisch in der Flut spielt. Des Stromes Ungestüm dünkt zu stark, durch tödlichen Lärm zu waten. Wallhallschützendes Gitter, das auf dem Grunde steht, heilig vor heiligen Türen. Alt ist das Gitter, doch ahnen wenige, wie sein Schloss sich schließt. 500 Türen und 4x10 wähn ich in Walhall. 800 Helden ziehen aus je einer, wenn es dem Wolf zu wehren gilt. 500 Stockwerke und 4x10 weiß ich im Bau des Donar. Vor allen Häusern, die Dächer haben, glaub ich meines Sohns das Größte. Gefräßig ist eine Ziege vor Heervater Saal, die am Wipfel der Esche zehrt. Die Schale soll sie füllen mit schäumendem Met, der Milch ermangelt sie nie. Gefräßig ist ein Hirsch vor Heervaters Saal, der am Wipfel der Esche zehrt. Von seinem Horngeweih tropft es in den Brunnen, davon stammen alle Ströme. Wartet Donar täglich, wenn er reitet, Gericht zu halten, bei der Weltenesche, denn die Götterbrücke steht all in Lohe, heilige Fluten flammen. Die Rosse reiten die Götter, täglich, wenn sie reiten, Gericht zu halten bei der Weltenesche. Drei Wurzeln strecken sich nach dreien Seiten unter der Weltenesche. Die Hölle wohnt unter einer, unter der anderen Frostriesen, aber unter der dritten Menschen. Zank heißt das Eichhorn, das auf und abrennt an der Weltenesche. Des Adlers Worte oben vernimmt es und bringt sie Lindwürmer nieder. Der Hirsche sind vier, die mit krummem Halse an der Esche Ausschüssen weiden. Mehr Würmer liegen unter den Wurzeln der Esche, als einer meint, der unklugen Affen sollen ewig von den Wurzeln zehren. Die Weltenesche duldet Unbill, mehr als Menschen wissen. Der Hirsch weidet oben, hohl wird die Seite, unten nagt ein Lindwurm. Der Hengste zwei sollen immerdar schmachtend die Sonne führen. Unter ihre Bugen bargen milde Mächte, die mächtigen Eisenkühle. Schützend ist der Schild, der vor der Sonne steht, der glänzenden Gottheit. Brandung und Berge verbrennten zumal, senkt er von seiner Seite. Verschlingen will der Wolf, der scheinenden Gottheit folgt in die schützende Flut. Den Mond verfolgt der andere, ein Wolf, eilt der Himmelsbraut voraus. Aus eines Riesenfleisch ward die Erde geschaffen, aus dem Schweiße die See, aus dem Gebein die Berge, die Bäume aus dem Haar, aus der Hirnschale der Himmel. Aus den Augenbrauen schufen gütige Götter ein Reich den Menschensöhnen. Aus seinem Hirn sind alle hart gemuten Wolken erschaffen worden. Ullas Gunst hat und aller Götter, wer zuerst die Lohe löscht. Denn die Aussicht öffnet sich den Göttersöhnen, wenn der Kessel vom Feuer kommt. Kunstfertige Zwerge gingen in Urtagen, sicheres Schiff zu schaffen. Das Beste der Schiffe für den schimmernden Frei, des Meereswächters Sohn. Die Weltenesche ist der Bäume Erster, dieses das Erste der Schiffe. Gott Wotan, aller Rosse das Achtbeinige, Regenbogen der Brücken, Beredsamkeit der Verse, einer nur unter Habichten, Mond unter den Hunden. Mein Antlitz sahen nun der Sieggötter Söhne, so wird mein Heil erwachen. Alle Götter werden Einzug halten zu des Wüterichs Saal, zu des Wüterichs Mahl. Ich heiße so und heiße anders, Allvater, Wotan und mit vielen Nennungen. Eines Namens genügen mir nie, seit ich unter die Völker fuhr. So hießen sie mich, da ich Schlitten zog, anders dort im Ting. Anders als ich den alten Riesen trug, Grimnir hießen sie mich bei Geiröd. Viel sagt ich dir, du schlugst es in den Wind. Die Vertrauten trugen dich. Schon sehe ich liegen meines Lieblingsschwert vom Blut erblindet. Die schwertmüde Hülle hebt nun Grimnir auf, da das Leben dich ließ. Abhold sind dir die Elfen, nun magst du Wotan schauen. Komm heran, wenn du kannst. Wotan heiß ich nun, Grimnir hieß ich eben. Anders schon hab ich gehießen, allen Ursprung weiß ich, aller aus mir allein. Rat du mir nun, Frigga, da mich zu fahren lüstet, zu des Reifriesen Wohnungen, denn groß ist mein Vorwitz, über der Vorwelt Lehren mit dem allwissenden Joten zu streiten. Daheim zu bleiben, Heervater, mahn ich dich, zu der Götter Gehegen, da vom Stamm der Joten ich stärker keinen als den Reifriesen weiß. Viel erfuhr ich, viel versucht ich, befrug der Wesen viel, nun will ich wissen, wie's in des Reifriesen Sälen beschaffen ist. Heil denn fahre, heil denn kehre, heil dir auf deinen Wegen. Dein Witz bewähre sich, da du, Weltenvater, mit Riesen Rede tauschest. Fuhr da Wallvater zu erforschen die Weisheit des allklugen Joten? Er kam zu der Halle. Eintrat Wotan alsbald. Heil dir, Rätselmeister! In die Halle kam ich, dich selber zu sehen. Zuerst will ich wissen, ob du weise bist und ein allwissender Jote. Wer ist der Mann, der in meinem Saal das Wort an mich wendet? Aus kommst du nimmer aus unseren Hallen, wenn du nicht weiser bist. Gangrad heiß ich, die Wege ging ich, durstig zu deinem Saal, bin weit gewandert, des Wirts oder Riese und deines Empfangs bedürftig. Was hältst du und sprichst an der Hausflur? Nimm dir Sitz im Saale. So wird erkannt, wer kundiger sei, der Gast oder der graue Redner. Kehrt Armut ein beim Überfluss, spreche sie gut oder schweige. Übelen Ausgang nimmt Übergeschwätzigkeit bei mürrischem Manne. Sage du, so du von der Flur versuchen willst, Wanderer, dein Glück. Wie heißt der Hengst, der herzieht den Tag über der Menschenmenge? Leuchtmähne heißt er, der den schimmernden Tag zieht über der Menschenmenge. Für der Füllen Bestes gilt es den Völkern, stets glänzt die Mähne der Mähre. Sage denn, so du von der Flur versuchen willst, Wanderer, dein Glück, den Namen des Rosses, das die Nacht bringt, von Osten den waltenden Wesen. Taumähne heißt es, das die Nacht herzieht den waltenden Wesen. Mehltau fällt ihm am Morgen vom Gebiss und füllt mit Tau die Täler. Sage denn, so du von der Flur versuchen willst, Wanderer, dein Glück, wie heißt der Strom, der dem Stamm der Riesen den Grund teilt und den Göttern? Ungestüm heißt der Strom, der dem Stamm der Riesen den Grund teilt und den Göttern. Durch alle Zeiten zieht er offen, nie wird Eis ihn engen. Sage denn, so du von der Flur versuchen willst, Wanderer, dein Glück, wie heißt das Feld, wo zum Kampf sich finden der Schwarze und die seligen Götter? Kampfsturm heißt das Feld, da zum Kampf sich finden der Schwarze und die seligen Götter. 100 Rasten zählt es rechts und links, solcher Wallplatz wartet ihrer. Klug bist du, Gast. Geh zu den Riesenbänken und lass uns sitzend sprechen. Das Haupt stehe hier in der Halle zur Wette, Wanderer, um weise Worte. Sage zum Ersten, wenn Sinn dir ausreicht und du es weißt, Rätselmeister, Erd und Überhimmel, von wannen zuerst sie kamen, kluger Jote. Aus des Urriesen Fleisch ward die Erde geschaffen, aus dem Gebein die Berge, der Himmel aus der Hirnschale des eiskalten Hünen, aus seinem Schweiße die See. Sag mir zum Andern, wenn der Sinn dir ausreicht und du es weißt, Rätselmeister, von wannen der Mond kommt, der über die Menschen fährt, und so die Sonne. Beweger der Achse heißt des Mondes Vater und so der Sonne. Sie halten täglich am Himmel die Runde und bezeichnen die Zeiten des Jahres. Sag mir zum Dritten, so du weise düngst und du es weißt, Rätselmeister, wer hat den Tag gezeugt, der über die Völker zieht, und die Nacht mit dem Neumond? Morgentau heißt des Tages Vater, die Nacht ist von einem schlanken Riesen gezeugt. Des Mondes Mindern und Schwinden schufen milde Wesen, die Zeiten des Jahres zu bezeichnen. Sag mir zum Vierten, wenn du's erforscht hast und du es weißt, Rätselmeister, wannen der Winter kam und der warme Sommer, zuerst den gütigen Göttern? Windswald heißt des Winters Vater und Sonnhart des Sommers. Durch alle Zeiten ziehen sie einander, bis die Götter vergehen. Sag mir zum Fünften, wenn du's erforscht hast und du es weißt, Rätselmeister, wer von den Göttern der Erste oder von des Urriesengeschlecht im Anfang aufwuchs? Im Urbeginn der Zeiten, vor der Erde Schöpfung, ward Bergbrüller geboren, Kraftschrei war dessen Vater, aus Sand geboren sein Ahn. Sag mir zum Sechsten, wenn du sinnig düngst und du es weißt, Rätselmeister, woher der Sandgeborene kam, den Kindern der Riesen zuerst, allkluger Jote? Aus den Höllenflüssen fuhren Eitertropfen und wuchsen, bis ein Riese ward. Dann stoben Funken aus der südlichen Welt und Lohe gab Leben dem Eis. Sag mir zum Siebenten, wenn du sinnig düngst und du es weißt, Rätselmeister, wie zeugte Kinder der kühne Jote, da er der Gattin irre ging? Unter des Reifriesen Arm wuchs, rühmt die Sage, dem starken Sohn und Tochter. Fuß mit Fuß gewann dem furchtbaren Riesen sechs gehäupteten Sohn. Sag mir zum Achten, wenn man dich weise achtet, dass du es weißt, Rätselmeister, was gedenkt dir zuerst? Was weißt du das Älteste? Du bist ein allkluger Jote. Im Urbeginn der Zeiten, vor der Erde Schöpfung, ward Bergbrüller geboren. Des gedenk ich zuerst, dass der allkluge Jote im Boot geborgen ward. Sag mir zum Neunten, wenn man dich weise nennt und du es weißt, Rätselmeister, woher der Wind kommt, der über die Wasser fährt, unsichtbar, den Erdgeborenen. Leichenverschlinger heißt der an Himmelsende sitzt, in Adlerskleid ein Frühgeborener. Mit seinen Fittichen facht er den Wind über alle Völker. Sag mir zum Zehnten, wenn der Götter Zeugung du weißt, Rätselmeister, wie kam der Meeresgott aus Schiffsstadt unter die Göttersöhne? Höfen und Heiligtümern hundert gebietet er und ist nicht göttlichen Ursprungs. In Riesenheim schufen ihn weise Mächte und gaben ihn Göttern zum Geisel. Am Ende der Zeiten soll er aber kehren zu den weisen Giganten. Sag mir zum Elften, wenn der Götter Geschicke du weißt, Rätselmeister, in Heervaters Halle, was die Helden schaffen, bis die Götter vergehen. Die Kämpfer alle in Wotans Saal streiten Tag für Tag. Sie kiesen den Wal und reiten vom Kampfheim, mit Göttern zu trinken, und des Ebers satt sitzen sie friedlich beisammen. Sag mir zum Zwölften, wenn der Götter Zukunft, du alle weißt, Rätselmeister, von der Joten und aller Götter Geheimnissen, sag mir das Sicherste, allkluger Jote. Von der Joten und aller Götter Geheimnissen kann ich Sicheres sagen. Denn alle durchwandert hab ich die Welten, neun Reiche bereist ich bis zur Nebelwelt nieder, da fahren die Helden zur Hölle. Viel erfuhr ich, viel versucht ich, befrug der Wesen viel. Wer lebt und leibt noch, wenn der lang besungene Schreckenswinter schwand? Leben und nach Leben Strebende verborgen in Holz der Esche. Morgentau ist all ihr Mahl. Von ihnen stammt ein neu Geschlecht. Viel erfuhr ich, viel versucht ich, befrug der Wesen viel. Wie kommt eine Sonne an den klaren Himmel, wenn diese ein Wolf fraß? Eine Tochter entstammt der strahlenden Göttin, ehe der Wolf sie würgt. Glänzend fährt nach der Götter Fall die Maid auf den Wegen der Mutter. Viel erfuhr ich, viel versucht ich, befrug der Wesen viel. Wie heißen die Mädchen, die das Meer der Zeit vorwissend überfahren? Drei über der Völker schweben schützende Mädchen, die einzigen Huldinnen der Erdenkinder, wenn auch bei Riesen auferzogen. Viel erfuhr ich, viel versucht ich, befrug der Wesen viel. Wer waltet des Erbes der Götter, wenn des Schwarzens Lohe losch? Zwei Rachegötter walten des Heiligtums, wenn des Schwarzens Lohe losch. Stärke und Zorn sollen den Hammer schwingen und zu Ende kämpfen den Krieg. Viel erfuhr ich, viel versucht ich, befrug der Wesen viel. Was wird Wotans Ende werden, wenn die Götter vergehen? Der Wolf erwürgt den Vater der Welten, das wird die Rache rächen. Die kalten Kiefer wird er klüften im letzten Streit dem Starken. Viel erfuhr ich, viel versucht ich, befrug der Wesen viel. Was sagte Wotan ins Ohr dem Sohn, eh er die Scheitern bestieg? Nicht einer weiß, was in der Urzeit du sagtest dem Sohn ins Ohr. Den Tod auf dem Munde meldet ich Schicksalsworte von der Götter Ausgang. Mit Wotan kämpft ich in klugen Reden. Du wirst immer der Weiseste sein. Allvater waltet, Elfen verstehen, Giganten wissen, Nornen weisen, Waldgeist nährt, Menschen dulden, Riesen erwarten, Walküren trachten. Die Götter ahnten übles Verhängnis, verwirrt von widrigen Winken der Seherin. Urda sollte Unsterblichkeitsmet bewachen, wenn sie wüsste, so großem Schaden zu wehren. Aufhub sich Rabe Denker, den Himmel zu suchen. Unheil fürchteten die Götter, verweil er. Alberichs Ausspruch ist schwerer Traum, dunkler Traum ist Mimes Ausspruch. Den Zwergen schwindet die Starke, die Himmel neigen sich nieder zu der leeren Nähe. Das Himmelspferd lässt sie oftmals sinken, oft die Sinkenden hebt er aber empor. Nirgends haftet Sonne noch Erde, es schwanken und stürzen die Ströme der Luft. In des Hüters klarer Quelle versiegt die Weisheit der Männer. Wisst ihr, was das bedeutet? Im Tale weilt die vorwissende Göttin, hinab von der Weltenesche gesunken, Elfengeschlechtern, Idisen genannt, die jüngste der kunstfertigen Zwerge. Schwer erträgt sie dies Niedersinken unter des Laubbaums Stamm gebannt. Nicht behagt es ihr bei der Tochter der Nacht, an heitere Wohnung gewöhnt so lange. Die Sieggötter sehen die Sorge Urdas um die niedere Wohnung. Sie geben ihr ein Wolfsfell. Damit bekleidet verkehrt sie den Sinn, freut sich der Auskunft erneut die Farbe. Wählte Wotan den Wächter der Brücke, den Posaunentöner, die Göttin zu fragen, was sie wisse von den Weltgeschicken. Ihn geleiten Loki und den Dichter. Weihlieder sangen, auf Wölfen ritten die Herrscher und Hüter der Himmelswelt. Wotan spähte vom thronenden Sitz und wandte weit hinweg die Zeugen. Der Weise fragte die Wächterin des Tranks, ob von den Göttern und ihren Geschicken unten im Hause der Hölle sie wüssten Anfang und Dauer und endlichen Tod. Sie mochte nicht reden, nicht melden konnte sie's. Wie begierig sie fragten, sie gab keinen Laut. Zähren schossen aus den Spiegeln des Haupts, mühsam verhehlt und netzten die Hände. Wie schlafbetäubt erschien den Göttern die Harmvolle, die des Worts sich enthielt. Je mehr sie sich weigerte, je mehr sie drängten. Doch mit allem Forschen erfragten sie nichts. Da fuhr hinweg der Vormann der Botschaft, der Hüter von des Heerfürstens gellendem Horn. Den listigen Loki nahm er zum Begleiter. Als Wache der Schönen blieb die Riesin des Eises. Zur Weinhalle kehrten schweigsame Gesandte, beide von drei Elementen getragen. Eintraten sie jetzt und grüßten die Götter, seine Gefährten, beim fröhlichen Mahl. Sie wünschten dem Wotan, dem seligsten Gott, lang auf dem Hochsitz der Lande zu walten, den Göttern beim Gastmahl vergnügt sich zu reihen, bei Allvater ewiger Ehren genießend, des Bollwerks Gebot auf die Bänke verteilt, vom Wildeber speisend, saßen die Götter. Valküren schenkten in des Seefahrers Schalen den Met und maß ihn aus des weisen Horn. Mancherlei fragten über dem Mahle den Posaunenwächter die Götter. Göttinnen fragten Loki, ob Spruch und Spähung gespendet die Jungfrau, bis dunkel am Abend den Himmel deckte. Übel, sagten sie, sei es ergangen, erfolglos die Werbung und wenig erforscht. Nur mit List gewinnen ließe der Rat sich, dass ihnen die göttliche Auskunft gäbe. Antwort gab Wotan, sie alle hörten es. Die Nacht ist zu nützen zu neuem Entschluss. Bis morgen bedenke, wer es vermag, glücklichen Rat den Göttern zu finden. Über die Wege von des Frühlings Mutter niedersank die Nahrung des Mondes. Vom Gastmahl schieden die Götter entlassend Wotan und Frigga, als das Ross auffuhr. Da hebt sich von Osten aus den Eisströmen des reifkalten Riesen dornige Rute, mit der er in Schlaf die Völker schlägt, die das Land bewohnen vor Mitternacht. Die Kräfte ermatten, ermüden die Arme, schwindelnd wankt der weiße Schwertgott. Ohnmacht befällt sie in der eisigen Nachtluft, die Sinne schwanken der ganzen Versammlung. Da trieb aus dem Tore wieder der Tag sein schön mit Gestein geschmücktes Ross. Weit über Mannheim glänzte die Mähne, des Zwerges Überlisterin zog es im Wagen. Am nördlichen Rand der nährenden Erde, unter des Urbaums äußerste Wurzel, gingen zur Ruhe nächtliche Riesen, Gespenster, Zwerge und Schwarzelfen. Aufstanden die Herrscher und die Elfenbestrahlerin, die Nacht sank nördlich ins Nebelreich. Der Weise stieg des Himmels Brücke hinan, der Hornbläser zu den tragenden Bergen. Götter eilten all zur Versammlung und Göttinnen all zum Gespräch. Darüber berieten die himmlischen Richter, warum den Lichtgott böse Träume schreckten. Ihm schien der schwere Schlaf ein Kerker, verschwunden des süßen Schlummers Labe. Da fragten die Fürsten, vorschauende Wesen, ob ihnen das wohl Unheil bedeute. Die Gefragten sprachen, dem Tode verfallen ist des Winters Freund, so einzig lieblich. Darob erschraken Wotan und Frigga, und alle die Fürsten, sie fassten den Schluss, wir wollen besenden die Wesen alle, Frieden erbitten, dass sie dem Lichtgott nicht schaden. Alles schwur Eide, ihn zu verschonen. Frigga nahm die festen Schwüre in Empfang. Allvater achtete das ungenügend. Verschwunden schienen ihm die Schutzgeister all. Die Götter berief der Rat zu heischen. Am Mahlstein gesprochen ward mancherlei. Aufstand Wotan, der Allerschaffer, und schwang den Sattel auf des Rosses Rücken, in die Nebelwelt hernieder ritt er. Da kam aus der Hölle ein Hund ihm entgegen, blutbefleckt vorn an der Brust, Kiefer und Rachen klaffend zum Biss. So ging er entgegen mit gähnendem Schlund dem Vater der Lieder und bellte laut. Fort ritt Wotan, die Erde dröhnte, Zu dem hohen Haus kam er der Hölle. Da ritt Wotan ans östliche Tor, wo er der Seherin wusste den Hügel. Das weglehnt, begann er der Weisen zu singen. Nach Norden schauend schlug er mit dem Stabe, sprach die Beschwörung Bescheid erheischend, bis gezwungen sie aufstand, Unheil verkündend. Welcher der Männer mir unbewusster schafft die Beschwerde mir solchen Gangs? Schnee beschneite mich, Regen beschlug mich, Taube träufte mich, tot war ich lange. Ich heiße Vegtam, bin Valtams Sohn. Wie ich von der Oberwelt, sprich von der Unterwelt. Wem sind die Bänke mit Ringen bestreut, die glänzenden Betten mit Gold bedeckt? Hier steht dem Lichtgott der Becher eingeschenkt, der schimmernde Trank vom Schild bedeckt. Die Götter sind alle ohne Hoffnung. Genötigt sprach ich, nun will ich schweigen. Schweig nicht, Seherin. Ich will dich fragen, bis alles ich weiß. Noch wüsste ich gerne, welcher der Männer ermordet den Lichtgott? Wird Wotans Erben das Ende fügen? Hierher bringt der Blinde den Hochberühmten, er wird der Mörder werden des Lichtgottes, wird Wotans Erben das Ende fügen. Genötigt sprach ich, nun will ich schweigen. Schweig nicht, Seherin, ich will dich fragen, bis alles ich weiß. Noch wüsste ich gerne, wer wird uns Rache gewinnen am Blinden und zum Holzstoß bringen des Lichtgottes Mörder. Fruchtbar im Westsaal gewinnt einen Sohn, der einnächtig Wotans Erbe zum Kampf geht. Er wäscht die Hand nicht, das Haar nicht kämmt er, bis er zum Holzstoß brachte des Lichtgottes Mörder. Genötigt sprach ich, nun will ich schweigen. Schweig nicht, Seherin, ich will dich fragen, bis alles ich weiß. Noch wüsste ich gerne, wie heißt das Weib, die nicht weinen will und Himmel anwerfen des Hauptes Schleier. Sage das eine noch, nicht eher schläfst du. Du bist nicht Vegtam, wie erst ich wähnte. Wotan bist du, der Allerschaffer. Du bist keine Seherin, kein wissendes Weib, vielmehr bist du dreier Riesen Mutter. Heimreit nun, Wotan, und rühme dich. Kein Mann kommt mehr mich zu besuchen, bis los und ledig Loki der Bande wird und der Götterdämmerung verderbend einbricht. Der Ausgänge halber, bevor du eingehst, stelle dich sicher, denn ungewiss ist, wo Widersacher im Hause halten. Heil dem Geber, der Gast ist gekommen. Wo soll er sitzen? Atemlos ist, der unterwegs sein Geschäft besorgen soll. Wärme wünscht, der vom Wege kommt mit eiskaltem Knie. Mit Kost und Kleidern erquicke den Wanderer, der über Felsen fuhr. Wasser bedarf, der Bewirtung sucht. Ein Handtuch und holde Nötigung. Mit guter Begegnung erlangt man vom Gaste Wort und Wiedervergeltung. Witz bedarf man auf weiter Reise, daheim hat man Nachsicht. Zum Augengespött wird der Unwissende, der bei Sinnigen sitzt. Doch steife sich niemand auf seinen Verstand, Acht hab er immer. Wer klug und wortkarg zum Wirte kommt, schadet sich selten. Den festeren Freund als kluge Vorsicht mag der Mann nicht haben. Vorsichtiger Mann, der zum Mahle kommt, schweigt lauschend still. Mit Ohren horcht er, mit Augen späht er und forscht zuvor verständig. Selig ist, der sich erwirbt Lob und guten Leumund. Unser Eigentum ist doch ungewiss in des anderen Brust. Selig ist, wer selbst sich mag im Leben löblich raten, denn übler Rat wird oft dem Mann aus des anderen Brust. Nicht bessere Bürde bringt man auf Reisen als Wissen und Weisheit. So frommt das Gold in der Fremde nicht, in der Not ist nichts so nütze. nicht übleren Begleiter gibt es auf Reisen als Betrunkenheit ist. Und nicht so gut, als mancher glaubt, ist Met den Erdensöhnen, denn umso minder, je mehr man trinkt, hat man seiner Sinne Macht. Der Vergessenheit Reiher überrauscht Gelage und stiehlt die Besinnung. Des Vogels Gefieder befing auch mich, in Haus und Gehege des Metes Hüterin. Trunken ward ich und übertrunken in des roten Hahnes Felsen. Trunk mag taugen, wenn man ungetrübt sich den Sinn bewahrt. Schweigsam und vorsichtig sei des Fürsten Sohn und kühn im Kampf. Heiter und wohlgemut erweise sich jeder bis zum Todestag. Der unwerte Mann meint ewig zu leben, wenn er vor Gefechten flieht. Das Alter gönnt ihm doch endlich nicht Frieden, obwohl der Speer ihn spart. Der Tölpel glotzt, wenn er zum Gastmahl kommt. Murmelnd sitzt er und mault. Hat er sein Teil getrunken hernach, so sieht man, welchen Sinns er ist. Der weiß allein, der weit gereist ist und vieles hat erfahren, welches Witzes jeglicher waltet, wofern ihm selbst der Sinn nicht fehlt. Lange zum Becher nur, doch leer ihn mit Maß, sprich gut oder schweig. Niemand wird es ein Laster nennen, wenn du früh zur Ruhe fährst. Der gierige Schlemmer vergisst eher der Tischzucht, schlingt sich schwere Krankheit an. Oft wirkt Verspottung, wenn er zu Weisen kommt, törichtem Mann sein Magen. Selbst Herden wissen, wann zur Heimkehr Zeit ist und gehen vom Grase willig. Der Unkluge kennt allein nicht seines Magens Maß. Der armselige, Übelgesinnte, hun lacht über alles und weiß doch selbst nicht, was er wissen sollte, dass er nicht fehlerfrei ist. Unweiser Mann durchwacht die Nächte und sorgt um alle Sachen. Matt nur ist er, wenn der Morgen kommt, der Jammer ward, wie er war. Ein unkluger Mann meint sich alle hold, die ihn lieblich anlachen. Er versieht es sich nicht, wenn sie Schlimmes von ihm reden, so er zu Klügeren kommt. Ein unkluger Mann meint sich alle hold, die ihm kein Widerwort geben. Kommt er vor Gericht, so erkennt er bald, dass er wenig Anwälte hat. Ein unkluger Mann meint alles zu können, wenn er sich einmal zu wahren wusste. Doch wenig weiß er, was er antworten soll, wenn er mit Schwerem versucht wird. Ein unkluger Mann, der zu anderen kommt, schweigt am besten still. Niemand bemerkt, dass er nichts versteht, solange er zu sprechen scheut. Nur freilich weiß, wer wenig weiß, auch das nicht, wann er schweigen soll. Weise dünkt sich schon, wer zu fragen weiß und zu sagen versteht. Doch Unwissenheit mag kein Mensch verbergen, der mit Leuten leben muss. Der schwatzt zu viel, der nimmer schweigt, eitel unnützer Worte. Die zappelnde Zunge, die kein Zaum verhält, ergelt sich selten Gutes. Mach nicht zum Spott der Augen den Mann, der vertrauend Schutz will suchen. Klug dünkt sich leicht, der von keinem befragt wird und mit heiler Haut daheim sitzt. Klug dünkt sich gern, wer Gast den Gast verhöhnend heil in der Flucht sucht. Oft merkt zu spät, der beim Mahle Hohn sprach, wie grämlich Feind er ergrimmte. Zu oft geschieht es, dass sonst nicht Verfeindete sich als Tischgesellen schrauben. Dieses Aufziehen wird ewig währen, der Gast grollt dem Gaste. Bei Zeiten nehme den Imbiss zu sich, der nicht zu gutem Freunde fährt. Sonst sitzt er und schnappt und will verschmachten und hat zum Reden nicht Ruhe. Ein Umweg ist's zum untreuen Freunde, wohnt er gleich am Wege. Zum trauten Freunde führt ein Richtsteig, wie weit der Weg sich wende. Zu gehen schickt sich nicht zu Gasten stets an derselben Stadt. Der Liebe wird Leid, der lange weilt in des anderen Haus. Eigen Haus, ob eng, geht vor, daheim bist du Herr. Zwei Ziegen nur und dazu ein Strohdach ist besser als betteln. Eigenhaus, ob eng geht vor, daheim bist du Herr. Das Herz blutet jedem, der erbitten muss sein Mahl alle Mittag. Von seinen Waffen weiche niemand einen Schritt im freien Feld. Niemand weiß unterwegs, wie bald er seines Speers bedarf. Nie fand ich so milden und kostfreien Mann, der nicht gerne gab, empfing. Mit seinem Gute so freigebig keinen, dem Lohn wäre Leid gewesen. Des Vermögens, das der Mann erwarb, soll er sich selbst nicht Abbruch tun. Oft spart man dem Leiden, was man dem Lieben bestimmt. Viel fügt sich schlimmer, als man denkt. Freunde sollen mit Waffen und Gewändern sich erfreuen, den schönsten, die sie besitzen. Gab und Gegengabe begründet Freundschaft, wenn sonst nichts entgegensteht. Der Freund soll dem Freunde Freundschaft bewähren und Gabe gelten mit Gabe. Hohn mit Hohn soll der Held erwidern und Losheit mit Lüge. Der Freund soll dem Freunde Freundschaft bewähren, ihm selbst und seinen Freunden. Aber des Feindes Freunde soll niemand sich gewogen erweisen. Weißt du den Freund, dem du wohl vertraust und erhoffst du Holdes von ihm, so tausche Gesinnung und Geschenke mit ihm und suche manchmal sein Haus heim. Weißt du den Mann, dem du wenig vertraust und erhoffst doch Holdes von ihm, sei fromm in Worten und falsch im Denken und zahle Losheit mit Lüge. Weißt du dir wen, dem du wenig vertraust, weil dich sein Sinn verdächtig dünkt, den magst du anlachen und an dich halten, die Vergeltung gleiche der Gabe. Jung war ich einst, da ging ich einsam, verlassene Wege wandern. Doch fühlt ich mich reich, wenn ich andere fand. Der Mann ist des Mannes Lust. Der milde, mutige Mann ist am glücklichsten, den selten Sorge beschleicht. Doch der Verzagte zittert vor allem und kargt verkümmernd mit Gaben. Mein Gewand gab ich im Walde Moosmännern zweien. Bekleidet deuchten sie Kämpen sich gleich, während Hohn den Nackten neckt. Der Dornbusch dort, der im Dorfe steht, ihm bleibt nicht Blatt noch Borke. So geht es dem Mann, den niemand mag. Was soll er länger leben? Heißer brennt als Feuer der bösen Freundschaft 5 Tage lang. Doch sicher am 6. ist sie erstickt und alle lieb erloschen. Die Gabe muss nicht immer groß sein. Oft erwirbt man mit wenigem Lob. Ein halbes Brot, eine Neig im Becher gewann mir wohl den Gesellen. Wie Körner im Sand, klein an Verstand, ist kleiner Seelen Sinn. Ungleich ist der Menschen Einsicht, 2 Hälften hat die Welt. Der Mann muss mäßig weise sein, doch nicht allzu weise. Das schönste Leben ist dem beschieden, der recht weiß, was er weiß. Der Mann muss mäßig weise sein, doch nicht allzu weise. Des weisen Herz erheitert sich selten, wenn er zu weise wird. Der Mann muss mäßig weise sein, doch nicht allzu weise. Sein Schicksal kenne keiner voraus, so bleibt der Sinn ihm sorgenfrei. Brand entbrennt an Brand, bis er zu Ende brennt. Flamme belebt sich an Flamme. Der Mann wird durch den Mann der Rede mächtig, im Verborgenen bleibt er blöde. Früh aufstehen soll, wer den anderen sinnt, um Haupt und Habe zu bringen. Dem schlummernden Wolf glückt selten ein Fang, noch schlafendem Mann ein Sieg. Früh aufstehen soll, wer wenig Arbeiter hat und schauen nach seinem Werke. Manches versäumt, wer den Morgen verschläft. Dem Raschen gehört der Reichtum halb. Dürrer Scheite und deckender Schindeln weiß der Mann das Maß und all des Holzes, womit er ausreicht während der Jahreswende. Rein und gesättigt reit zur Versammlung, um schönes Kleid unbekümmert. Der Schuh und der Hosen schäme sich niemand, noch des Hengstes hat er nicht guten. Zu sagen und zu fragen verstehe jeder, der nicht dumm will dünken. Nur einem vertrau er, nicht auch dem andern, Wissensdreie, so weiß es die Welt. Verlangend lechzt, ehe er landen mag, der Aar auf der ewigen See. So geht es dem Mann in der Menge des Volks, der keinen Anwalt antrifft. Der Macht muss der Mann, wenn er klug ist, sich mit Bedacht bedienen, denn bald wird er finden, wenn er sich Feinde macht, dass dem Starken ein Stärkerer lebt. Umsichtig und verschwiegen sei ein jeder und im Zutrauen zaghaft. Worte, die anderen anvertraut wurden, büßt man oft bitter. An manchem Ort kam ich allzu früh, allzu spät an anderen. Bald war getrunken das Bier, bald zu frisch. Unliebe kommt immer zur Unzeit. Hier und dort hätte mir Labung gewinkt, wenn ich des bedurfte. Zwei Schinken noch hingen in des Freundes Halle, wo ich einen schon geschmaust. Feuer ist das Beste dem Erdgeborenen und der Sonne Schein. Nur sei Gesundheit ihm nicht versagt und lasterlos zu leben. Ganz unglücklich ist niemand, ist er gleich nicht gesund. Einer hat an Söhnen Segen, einer an Freunden, einer an vielem Gut, einer an trefflichem Tun. Leben ist besser, auch Leben in Armut. Der Lebende kommt noch zur Ruh. Feuer sah ich des Reichen Reichtümer fressen, und der Tod stand vor der Tür. Der Hinkende reite, der Handlose hüte, der Taube taugt noch zur Tapferkeit. Blind sein ist besser als verbrannt werden. Der Tote nützt zu nichts mehr. Ein Sohn ist besser, ob spät geboren, nach des Vaters Hinfahrt. Gedenksteine stehen am Wege selten, wenn sie der Freund dem Freund nicht setzt. Zwei gehören zusammen, und doch schlägt die Zunge das Haupt. Unter jedem Gewand erwarte ich eine Faust. Der Nacht freut sich, wer des Vorrats gewiss ist, doch herb ist die Herbstnacht. Fünfmal wechselt oft das Wetter am Tag, wie viel mehr im Monat. Wer wenig weiß, der weiß auch nicht, dass einen oft der Reichtum äfft. Einer ist reich, ein anderer arm, den soll niemand narren. Das Vieh stirbt, die Freunde sterben, endlich stirbt man selbst. Doch nimmer mag ihm der Nachruhm sterben, welcher sich Guten gewann. Das Vieh stirbt, die Freunde sterben, endlich stirbt man selbst. Doch eines weiß ich, das immer bleibt. Das Urteil über den Toten. Volle Speicher sah ich bei Fettlingssprossen, die heute am Hungertuch nagen. Überfluss währt einen Augenblick, dann flieht er, der falscheste Freund. Der alberne Geck, gewinnt er etwa Gut oder Gunst der Frauen, gleich schwillt ihm der Kamm, doch die Klugheit nicht. Nur im Hochmut nimmt er zu. Was wirst du finden, befragst du die Runen, die Hochheiligen? Welche Götter schufen, hohe Priester schrieben? Dass nichts besser sei als Schweigen. Den Taglob abends, die Frau im Tode, das Schwert, wenn's versucht ist, die Braut nach der Hochzeit, eh es bricht das Eis, das Äl, wenn's getrunken ist. Im Sturm fällt den Baum, stich bei Fahrwind in See, mit der Maid spiel im Dunkeln. Manch Auge hat der Tag. Das Schiff ist zum Segeln, der Schild zum Decken gut, die Klinge zum Hiebe, zum Küssen das Mädchen. Trink Met am Feuer, auf Eis lauf Schrittschuh, kauf mager das Ross und rostig das Schwert, zieh den Hengst daheim. Den Hund im Vorwerk. Mädchenreden vertraue kein Mann, noch der Weiber Worten. Auf geschwungenem Rad geschaffen ward ihr Herz, Trug in der Brust verborgen. Krachendem Bogen, knisternder Flamme, schnappendem Wolf, geschwätziger Krähe, grunzender Bache, wurzellosem Baum, schwellender Meerflut, sprudelndem Kessel, fliegendem Pfeil, fallender See, einnächtigem Eis, geringelter Natter, Bettreden der Braut, brüchigem Schwert, kosendem Bären und Königskinde, siechendem Kalb, gefälligem Knecht, wahrsagendem Weib, auf der Wallstatt besiegtem, heiterem Himmel, lachendem Herrn, hinkendem Köter und Trauerkleidern, dem Mörder deines Bruders, wie breit wäre die Straße, halbverbranntem Haus, windschnellem Hengst, bricht ihm ein Bein, so ist er unbrauchbar, dem allen soll niemand voreilig trauen. Früh besätem Feld trau nicht zu viel, noch altklugem Kind. Wetter braucht die Saat und Witz das Kind. Das sind zwei zweifelige Dinge. Die Liebe der Frau, die falschen Sinn hegt, gleicht unbeschlagenem Ross auf schlüpfrigem Eis, mutwillig, zweijährig und übel gezähmt. Oder steuerlosem Schiff auf stürmender Flut, der Gemsjagd des Lahmen auf glatter Bergwand. Offen bekenne ich, der beide wohl kenne, der Mann ist dem Weibe wandelbar. Wir reden am schönsten, wenn wir am schlechtesten denken, so wird die Klügste geködert. Schmeichelnd soll reden und Geschenke bieten, wer des Mädchens Minne will, den Liebreiz loben der leuchtenden Jungfrau, so fängt sie der Freier. Der Liebe verwundern soll sich kein Weiser an dem anderen Mann. Oft fesselt den Klugen, was den Toren nicht fängt, liebreizender Leib. Unklugheit wundere keinen am anderen, denn viele befällt sie. Weise zu Tröpfen wandelt auf Erden die Minne Macht. Das Gemüt weiß allein, dass dem Herzen innewohnt und seine Neigung verschließt, dass Ärger übel den Edlen nicht quälen mag als Liebesleid. Selbst erfuhr ich das, als ich im Schilfe saß und meiner Holden harrte. Herz und Seele war mir die süße Maid, gleichwohl erwarb ich sie nicht. Ich fand des arglosen Maid auf ihrem Bette, weiß wie die Sonne, schlafend. Aller Fürsten Freude fühlt ich nicht, ich sollt ich ihrer länger ledig leben. Am Abend sollst du, Wotan, kommen, wenn du die Maid gewinnen willst. Nicht ziemt es sich, dass mehr als zwei von solcher Sünde wissen. Ich wandte mich weg, Erwiderung hoffend, ob noch der Neigung ungewiss. Jedoch dacht ich, ich dürft erringen ihre Gunst und Liebesglück. So kehrt ich wieder, da war zum Kampf strenge Schutzwehr auferweckt, mit brennenden Lichtern, mit lodernden Scheitern mir den Weg verwehrt zur Lust. Am folgenden Morgen fand ich mich wieder ein. Da schlief im Saal das Gesinde. Ein Hündlein sah ich, statt der herrlichen Maid, an das Bett gebunden. Manche schöne Maid, wer's merken will, ist dem Freier falsch gesinnt. Das erkannte ich klar, als ich das kluge Weib verlocken wollte zu lüsten. Jegliche Schmach tat die Schlaue mir an, und wenig ward mir des Weibes. Munter sei der Hausherr und heiter bei den Gästen nach geselliger Sitte. Besonnen und gesprächig, so scheint er verständig und rate stets zum Rechten. Der wenig zu sagen weiß, wird ein Erztropf genannt. Es ist des albernen Art. Den alten Riesen besuchte ich, nun bin ich zurück. Mit Schweigen erwarb ich da wenig. Manch Wort sprach ich zu meinem Gewinn in des erkauften Dichters Saal. Seine Tochter schenkte mir auf goldenem Sessel einen Trunk des teuren Mets. Übel vergolten habe ich gleichwohl ihrem heiligen Herzen, ihrer glühenden Gunst. Ein Bohrwerk ließ ich den Weg mir räumen und den Berg durchfräsen. In der Mitte schritt ich zwischen Riesensteigen und hielt mein Haupt der Gefahr hin. Schlauer Verwandlungen Frucht erwarb ich, wenig misslingt dem Listigen. Denn der Adler ist aufgestiegen zur weit bewohnten Erde. Zweifel heg ich, ob ich heim wäre gekehrt aus der Riesenreich, wenn mir des Dichters Tochter nicht half, die herzige Maid, die den Arm um mich schlang. Die Eisriesen eilten des anderen Tags, des Hohen Rat zu hören in des Hohen Halle. Sie fragten nach Wotan, ob er heimgefahren sei oder ob er durch den Maidvater fiel. Den Ringeid, sagt man, hat Wotan geschworen. Wer traut noch seiner Treue? Den Dichter beraubt er mit Ränken des Mets und ließ sich die Tochter grämen. Zeit ist es zu reden vom Rednerstuhl. An dem Brunnen Urdas saß ich und schwieg, saß ich und dachte und merkte der Männer Reden. Von Runen hörte ich reden und vom Ritzen der Schrift und vernahm auch nütze Lehren. Bei des Hohen Halle, in des Hohen Halle, hört ich sagen so. Dies rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre, wohl dir, wenn du sie merkst. Steh nachts nicht auf, wenn die Not nicht drängt. Du wärst dann zum Wächter geordnet. Das rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre, wohl dir, wenn du sie merkst. In der Zauberfrau Schoß schlaf du nicht, so dass ihre Glieder dich gürten. Sie betört dich so, du entsinnst dich nicht mehr des Gerichts und der Rede der Fürsten. Gedenkst nicht des Mahls noch männlicher Freuden, sorgenvoll suchst du dein Lager. Das rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre wohl dir, wenn du sie merkst. Des andern Frau verführe du nicht zu heimlicher Zwiesprach. Das rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre wohl dir, wenn du sie merkst. Über Furten und Felsen, so du zu fahren hast, so sorge für reichliche Speise. Dem übeln Mann eröffne nicht, was dir Widriges widerfährt. Von argem Mann erntest du immer doch so guten Vertrauens Vergeltung. Verderben stiftet einem Degen, sah ich üblen Weibes Wort. Die giftige Zunge gab ihm den Tod, nicht seine Schuld. Gewannst du dem Freund, dem du wohl vertraust, so besuch ihn nicht selten. Denn Strauchwerk grünt und hohes Gras auf dem Weg, den niemand wandelt. Das rat ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre wohl dir, wenn du sie merkst. Guten Freund gewinne dir zu erfreuender Zwiesprach. Heilspruch lerne, solange du lebst. Altem Freunde sollst du der Erste den Bund nicht brechen. Dein Herz frisst dir Sorge, magst du keine mehr deine Gedanken all. Das rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre wohl dir, wenn du sie merkst. Mit ungesalzenem Narren sollst du nicht Worte wechseln. Von albernem Mann magst du niemals guten Lohn erlangen. Nur der Wackere mag dir erwerben guten Leumund durch sein Lob. Das ist Seelentausch, sagt einer getreulich, dem anderen alles, was er denkt. Nichts ist übler als unstet sein. Der ist kein Freund, der zu Gefallen spricht. Das rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre wohl dir, wenn du sie merkst. Drei Worte nicht sollst du mit dem Schlechten wechseln. Oft unterliegt der Gute, der mit dem Schlechten streitet. Schuhe nicht sollst du noch Schäfte machen für andere als dich. Sitzt der Schuh nicht, ist krumm der Schaft, wünscht man dir alles übel. Das rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre wohl dir, wenn du sie merkst. Wo Not du findest, deren nimm dich an, doch gib dem Feind nicht Frieden. Das rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre wohl dir, wenn du sie merkst. Dich soll anderer Unglück nicht freuen, ihren Vorteil lass dir gefallen. Das rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre wohl dir, wenn du sie merkst. Nicht aufschauen sollst du im Schlachtgetöse. Ebern ähnlich wurden oft Erdenkinder. So aber zwingt dich kein Zauber. Willst du ein gutes Weib zu deinem Willen bereden und Freude bei ihr finden, so verheiß ihr Holdes und halt es treulich. Des Guten wird die Maid nicht müde. Sei vorsichtig, doch sei's nicht allzu sehr. Am meisten sei's beim Met und bei des andern Weib. Auch wahre dich zum Dritten vor der Diebe List. Mit Schimpf und Hohn verspotte nicht den Fremden noch den Fahrenden. Selten weiß, der zu Hause sitzt, wie edel ist, der einkehrt. Laster und Tugenden liegen den Menschen in der Brust beieinander. Kein Mensch ist so gut, dass nichts ihm mangle, noch so böse, dass er zu nichts nütze. Haarlosen Redner verhöhne nicht. Oft ist gut, was der Greis spricht. Aus welker Haut kommt oft weiser Rat. Hängt ihm die Hülle gleich, schinden ihn auch Schrammen, der unter Wichten wankt. Das rate ich, Riesengestalt. Vernimm die Lehre, wohl dir, wenn du sie merkst. Den Wanderer fahr nicht an, noch weiß ihm die Tür. Gib dem Gehenden gern. Stark wäre der Riegel, der sich rücken sollte, allen aufzutun. Gib einen Zauber, dies Geschlecht sonst wünscht dir alles Unheil an. Dies rate ich, Riesengestalt, vernimm die Lehre, wohl dir, wenn du sie merkst. Wo Met getrunken wird, ruft die Erdkraft an. Erde trinkt und wird nicht trunken. Feuer hebt Krankheit, Eiche Verhärtung, Ähre Vergiftung. Der Hausgeist häuslichen Hader, Mond mindert Tobsucht, Hundsbiss heilt Hundshaar, Rune Beredung, die Erde nehme nass auf. Ich weiß, dass ich hing am windigen Baum, 9 lange Nächte, vom Speer verwundet, dem Wotan geweiht, mir selber, ich selbst. Am Ast des Baums, den man nicht ansehen kann, aus welcher Wurzel er spross. Sie boten mir nicht Brot noch Met. Da neigt ich mich nieder, auf Runen sinnend, lernte sie seufzend, endlich fiel ich zur Erde. Hauptlieder 9 lernt ich von dem weisen Sohn, göttlichen Ahnen eines Großvaters, und trank einen Trunk des Dichters Met, Erregung des Mutes geschöpft. Zu gedeihen begann ich und begann zu denken, wuchs und fühlte mich wohl. Wort aus dem Wort verlieh mir das Wort, Werk aus dem Werk verlieh mir das Werk. Runen wirst du finden und Ratstäbe, sehr starke Stäbe, sehr mächtige Stäbe. Erzredner ersann sie, Götter schufen sie. Sie ritzte der Herste der Herrscher. Wotan den Riesen, den Elfen Mime, Alberich den Zwergen. Ein Himmelspferd aber den Riesen, einige schnitt ich selbst. Weißt du zu ritzen? Weißt du zu erraten? Weißt du zu finden? Weißt zu erforschen? Weißt du zu bitten? Weißt Opfer zu bieten? Weißt du, wie man senden, weißt, wie man tilgen soll? Besser nicht gebeten, als zu viel geboten. Die Gabe will stets Vergeltung, besser nichts gesendet, als zu viel getilgt. So ritzt es Wotan zur Richtschnur den Völkern. Dahin entwich er, von wannen er ausging. Lieder kenn ich. Die kann die Königin nicht und keines Menschen Kind. Hilfe verheißt mir eins, denn helfen mag es in Streiten und Zwisten und in allen Sorgen. Ein anderes weiß ich, des alle bedürfen, die heilkundig heißen. Ein drittes weiß ich, des ich bedarf, meine Feinde zu fesseln. Die Spitze stumpf ich dem Widersacher, mich verwunden nicht Waffen noch Listen. Ein viertes weiß ich, wenn der Feind mir schlägt, in Bande die Bogen der Glieder. Sobald ich es singe, so bin ich ledig, von den Füßen fällt mir die Fessel, der Haft von den Händen. Ein fünftes kann ich. Fliegt ein Pfeil gefährdend übers Heer daher, wie hurtig er fliege, ich mag ihn hemmen, erschau ich ihn nur mit der Sehe. Ein sechstes kann ich, so wer mich versehrt mit harter Wurzel des Holzes, den anderen allein, der mir es antut, verzehrt der Zauber, ich bleibe frei. Ein siebentes weiß ich, wenn hoch der Saal steht über den Leuten in Lohe. wie breit sie schon brenne, ich berge sie noch, den Zauber weiß ich zu zaubern. Ein achtes weiß ich, das allen wäre nützlich und nötig. Wo unter Helden Hader entbrennt, da mag ich schnell ihn schlichten. Ein neuntes weiß ich, wenn Not mir ist, vor der Flut das Fahrzeug zu bergen, so wend ich den Wind von den Wogen ab und beschwichtige rings die See. Ein zehntes kann ich, wenn Zaunreiterinnen durch die Lüfte lenken, so wirk ich so, dass sie wirre zerstäuben und als Gespenster schwinden. Ein elftes kann ich, wenn ich zum Angriff soll, die treuen Freunde führen, in den Schild fing ich's, so ziehen sie siegreich, heil in den Kampf, heil aus dem Kampf, bleiben heil, wohin sie ziehen. Ein zwölftes kann ich, wo am Zweige hängt, vom Strang erstickt ein Toter, wie ich ritze das Runenzeichen, so kommt der Mann und spricht mit mir. Ein dreizehntes kann ich, soll ich ein Degenkind in die Taufe tauchen, so mag er nicht fallen im Volksgefecht, kein Schwert mag ihn versehren. Ein vierzehntes kann ich, soll ich dem Volke der Götter Namen nennen, Götter und Elfen kenne ich allzumal, wenige sind so weise. Ein fünfzehntes kann ich, das Morgengrauen, der Zwerg vor des Tages Schwelle sang. Den Göttern Stärke, den Elfen Gedeihen, hohe Weisheit dem Wotan. Ein sechzehntes kann ich, will ich schöner Maid in Lieb und Lust mich freuen, den Willen wandl ich der Weißarmigen, dass ganz ihr Sinn sich mir gesellt. Ein siebzehntes kann ich, dass schwerlich wieder die holde Maid mich meidet. Dieser Lieder magst du, Riesengestalt, lange ledig bleiben. Doch wohl dir, weißt du sie. Heil dir, behältst du sie. Selig, singst du sie. Ein achtzehntes weiß ich, dass ich aber nicht singe vor Maid noch Mannesweibe, als allein vor ihr, die mich umarmt, oder sei es meiner Schwester. Besser ist, was einer nur weiß. So frommt das Lied mir lange. Des hohen Lied ist gesungen in des hohen Halle, den Erdensöhnen Not, unnütz den Riesensöhnen. Wohl ihm, der es kann, wohl ihm, der es kennt, lange lebt, der es erlernt, heil allen, die es hören. Wer ist der Gesell der Gesellen, der überm Sunde steht? Wer ist der Kerl der Kerle, der da kreischt überm Wasser? Über den Sund fahr mich, so füttere ich dich morgen. Einen Korb hab ich auf dem Rücken, bessere Kost gibt es nicht. Ehe ich ausfuhr, aß ich in Ruh Hering und Hafermus. Davon hab ich noch genug. Allzu vorlaut rühmst du dein Frühmahl. Du weißt das Weitere nicht. Traurig ist dein Hauswesen. Tod wird deine Mutter sein. Das höre ich nun hier, was das Schlimmste scheint jedem Mann, dass meine Mutter tot sei. Du hältst dich nicht, als hättest du guter Höfe drei. Barbeinig stehst du in Bettlers Gewand, nicht einmal Hosen hast du an. Steuere nur her die Eiche, die Städte zeig ich dir. Doch wem gehört das Schiff, das du hütest am Land? Hildorf heißt er, der es mich zu halten bat. Der ratkluge Recke, der in Ratseisund wohnt. Er widerriet mir, Strolche und Rostdiebe zu fahren. Nur ehrliche Leute und die mir lange kund sind. Sag deinen Namen, wenn du über den Sund willst. Den sag ich dir frei, obgleich ich hier friedlos bin und all mein Geschlecht. Ich bin Wotans Sohn. Meilis Bruder und Vater des Starken, der Kräftiger der Götter. Du kannst mit Dona hier sprechen. Ich habe zu fragen nun, wie heißest du? Harbard heiß ich. Ich hehle den Namen selten. Was solltest du ihn hehlen, wenn du schuldlos bist? Obschon ich nicht schuldlos bin, schütz ich mich doch leicht vor einem wie du bist. Mein Ende wisst ich denn nah. Es dünkt mich beschwerlich, zu dir hinüber durchs Wasser zu waten und mein Gewand zu netzen. Sonst, Lotterbube, lohnt ich wahrlich deinen Stachelreden, stünde ich überm Sund. Hier will ich stehen und dich erwarten. Du fandst wohl keinen, dir härtern seit des Lerners Tod. Des gedenkst du nun, dass ich mit dem Lärmer stritt, dem starkherzigen Riesen, dem vom Stein das Haupt war. Doch ließ ich ihn stürzen, in Staub sinken. Was tatest du derweil, Harbart? Ich war bei Fjölvar 5 volle Winter, auf einem Eiland, das Allgrün heißt. Wir fochten und fällten die Feinde da, versuchten manches und freiten Mädchen. Wie ward es da mit euren Weibern? Wir hatten zierliche Weiber, wären sie zahmer gewesen. Wir hatten hübsche Weiber, wären sie uns holder gewesen. Aber Stricke wanden sie am Strand aus Sand, gruben den Grund aus tiefem Tal. Ich allein war allen überlegen mit List, lag bei 7 Schwestern und genoss im Scherz ihre Gunst. Was tatest du derweil, Dona? Ich tötete den Herrn der Eisburg, den übermütigen Riesen. Auch warf ich die Augen des Sohnes Ölwalds an den heitern Himmel. Die wurden meiner Werke größte Wahrzeichen, allen Menschen sichtbar seitdem. Was tatest du derweil, Harbart? Allerlei Liebeskünste übt ich bei den Nachtreiterinnen, die ich mit List ihren Männern entlockte. Ein harter Riese, halt ich, ist Hellbart gewesen. Er gab mir seine Wünschelrute, damit raubt ich ihm den Witz. Gute Gabe galtst du mit üblem Lohn. Eine Eiche muss fallen, sonst fertigt man den Kahn nicht. Jeder sorgt für sich. Was tatest du derweil, Dona? Ich war im Osten, überwand der Riesen böswillige Bräute, da sie zum Berge gingen. Übermächtig würden die Riesen, wenn sie alle lebten. Mit den Menschen wäre es auf Erden aus. Was tatest du derweil, Harbart? Ich war in Walland, des Kampfs zu warten. Verfeindete Fürsten, dem Frieden wehrend. Wotan hat die Fürsten, die da fallen im Kampf. Dona hat der Knechte Geschlecht. Unter die Götter teiltest du ungleich die Menschen, hättest du der Wünsche Gewalt. Dona hat Macht genug, aber nicht Mut. Aus feiger Furcht fuhrst du in den Handschuh, trautest nicht mehr Dona zu sein. Nicht wagtest du nur, so warst du in Not, zu niesen noch zu furzen, dass es ein Riese hörte. Harbart, Schändlicher, zur Hölle schickt ich dich. Möcht ich über den Sund setzen? Was solltest du überm Sund? Was tatest du weiter, Dona, wo du nichts zu schaffen hast? Ich war im Osten und wehrt einem Fluss. Da griffen Hagelkörner mich an. Sie schlugen mich mit Steinen und schadeten mir nicht. Sie mussten bald zuerst mich bitten um Frieden. Was tatest du derweil, Harbart? Ich war im Osten mit einer zu kosen, spielte mit der Schneeweißen und sprach lange mit ihr. Ich erfreute die Goldschöne, der Scherz gefiel der Maid. Da hattet ihr willige Weiber. Da hätte ich bedurft, Dona, deiner Hilfe, die Schleierweiße zu entwenden. Die hätte ich dir gewährt, wäre dazu Zeit gewesen. Ich hätte dir auch vertraut, oder hättest du mich betrogen? Bin ich denn ein Fersenzwicker, wie ein alter Schuh im Frühjahr? Was tatest du weiter, Dona? Berserkerbräute bändigt ich auf der Insel. Das Ärgste hatten sie getrieben, betrogen alles Volk. Unrühmlich tatest du, Dona, dass du Weiber tötetest. Wölfinnen waren es, Weiber kaum. Sie zerschellten mein Schiff, das ich auf Pfähle gestellt, trotzten mir mit Eisenkeulen und vertrieben Bauernsohn. Was tatest du derweil, Harbart? Ich war beim Heere, das eben hierher Kriegsfahnen erhob, den Speer zu färben. Des gedenkst du nun, wie du auszogst uns zur Überlast. Das büß ich dir gern mit goldenen Handringen, nach Schiedsrichterspruch, der uns versöhnen mag. Woher hast du nur die Hohnreden all? Ich hörte niemals so höhnische. Von den alten Leuten lernt ich sie, die in den Wäldern wohnen. Du gibst den Gräbern zu guten Namen, wenn du sie Wälderwohnungen nennst. So denk ich von der Art Dingen nun. Deine Wortklugheit kommt dir noch übel, wenn ich durchs Wasser warte. Lauter als ein Wolf wirst du aufschreien, wenn ich dich mit dem Hammer haue. Dein Weib hat einen Buhlen, du wirst ihn bei ihr finden. Der erfahre deine Kraft, das frommt dir mehr. Du redest nach deines Mundes Rat, nur recht mich zu kränken. Verworfener Wicht, ich weiß, dass du lügst. Ich sage, so ist's. Säumig betreibst du die Fahrt. Schon wärst du weit, Dona, wenn du verwandelt fuhrst. Harbart, Schändlicher, du hast mich hier so lang verweilt. Dem Gott, Dona, wähnt ich, wehrte so leicht nicht ein Viehhirt die Fahrt. Einen Rat will ich dir raten, rudre die Fähre hierher. Hab ein Ende der Hader, hole den Vater des Starken. Fahr nur weg vom Sund, verweigert bleibt dir die Fahrt. Weise mir nur den Weg, willst du mich nicht über den Sund setzen. Geringes verlangst du, doch lang ist der Weg. Eine Stunde zum Stocke, zum Stein eine andere. Den linken Weg wähle, bis du Wehrland erreichst. Da trifft die Herrin Dona ihren Sohn. Die wird ihm der Verwandten Wege zeigen zu Wotans Land. Komm ich heute noch hin? Du erreichst es mit Eil bei noch oben stehender Sonne, wenn ich erst von dannen ging. Kurz wird noch unser Gespräch, da du nur spöttisch sprichst. Die verweigerte Überfahrt lohn ich ein andermal. Fahr immer zu in übler Geistergewalt. Einst nahmen die Walgötter die erweideten Tiere zu Schlemmen gesonnen noch ungesättigt. Sie schüttelten Stäbe, besahen das Opferblut und fanden, dem Bergriesen fehle der Braukessel. Saß der Felswohner froh wie ein Kind, doch ähnlich eher der dunklen Abkunft. Ihm in die Augen sah Wotans Sohn: Gib alsbald den Göttern Trank. Der Ungestüme schuf Angst dem Riesen, doch rasch erdachte der Rache an den Göttern. Er ersuchte Dona: Schaff mir den Kessel, so brau ich alsbald das Bier euch darin. Den mochten nicht die mächtigen Götter irgendwo finden, die Fürsten des Himmels, bis Tyr dem Dona getreulich sagte, ihm allein Auskunft und Rat. Im Osten wohnt der Rauschende, der Hund weise immer an des Himmels Ende. Einen Kessel hat mein kraftreicher Vater, ein räumig Gefäß, einer Raste tief. Meinst du, den Saftsieder sollten wir haben? Mit List gelingt es, ihn zu erlangen. Sie fuhren schleunig denselben Tag von der Himmelsburg hin zu des üblen Haus. Selbst stallt er die Böcke, die stattlich gehörnten. Sie eilten zur Halle, die immer bewohnte. Der Sohn fand die Ahne, die er ungern sah. Sie hätte der Häupter 9x100. Eine andere kam allgolden hervor, weißbrauig, und brachte das Bier dem Sohn. Verwandte der Riesen, ich will euch beide, ihr kühnen Männer, unter Kesseln bergen. Manches Mal ist mein Geselle Gästen Gram und grimmen Mutes. Der Übelgesinnte spätabends kam, der Hartmutige immer, heim von der Jagd. Er ging in den Saal, die Gletscher dröhnten. Ihm war, als er kam, der Kinnwald gefroren. Heil dir immer, sei hohen Muts. Der Sohn ist gekommen in deinen Saal, den wir erwartet von langem Wege. Ihm folgt hierher der Freund der Menschen, unser Widersacher, der Wehrer genannt. Du siehst sie sitzen an des Saales Ende. So bangen sie, dass die Säule sie birgt. Die Säule zersprang von des Riesensehe, und in zwei gebrochen sah man den Balken. 8 Kessel fielen, und einer nur, ein hart gehämmerter, kam heil herab. Vorgingen die Gäste, der graue Riese fast ins Auge den Feind sich scharf. Wenig Gutes sagte der Geist ihm voraus, als der Riesenbetrüber in den Vorsaal trat. Da sah man Stiere, 3 geschlachtet, die alsbald zu braten gebot der Riese. Man ließ um den Kopf sie kürzen beide und setzte sie zum Sieden ans Feuer. Gott Dona, ehe er schlafen ging, 2 Ochsen immers verzehrt er allein. Da schien dem grauen Gesellen dem Lärmer Donas Mahlzeit so mäßig nicht. Nun müssen wir 3 uns morgen Abend mit des Weidwerks Gewinn selber bewirten. Bereit war der Wehrer ins Wasser zu rudern, wenn der kühne Jote den Köder gäbe. Geh hin zur Herde, wenn du das Herz hast, Zerschmetterer des Berggeschlechts, und suche den Köder. Ich weiß gewiss, dir wird nicht schwer, die Lockspeise vom Stier zu erlangen. Zum Walde wandte sich der Wehrer alsbald, da fand er stehen als schwarzen Stier. Der Riesentöter, abbrach er dem Tiere der beiden Hörner erhabenen Sitz. Im Schaffen scheinst du schlimmer um vieles, Lenker der Kiele, als in bequemer Ruh. Da bat der Böcke Gebieter den Affengott, ferner in die Flut das Seeross zu führen. Aber der Jote gab ihm zur Antwort, ihn lüste wenig noch länger zu rudern. Da hob am Haken immer der Starke 2 Walfische aus den Wellen allein. Am Steuer inzwischen Wotans Erzeuger festigte listig ein Fischseil der Wehrer. An die Angel steckte der irdischen Gönner als Köder den Stierkopf zum Kampf mit dem Wurm. Gähnend haschte der Gottverhasste Erdumgürter nach solcher Atzung. Tapfer zog Dona, der Gewaltige, den schimmernden Giftwurm zum Schiffsrand auf. Das hässliche Haupt mit dem Hammer traf er, das Felsenfeste dem Freunde des Wolfs. Felsen krachten, Klüfte heulten, die alte Erde fuhr ächzend zusammen. Da senkte sich in die See der Fisch. Nicht geheuer war's auf der Heimkehr dem Riesen, der Starke immer verstummte ganz. Wider den Wind nur wand er das Ruder. Willst du die Hälfte haben der Arbeit? Entweder die Walfische zur Wohnung tragen oder das Boot festbinden am Ufer? Dona ging und ergriff am Steven, ohne erst auszuschöpfen, das Schiff erfasst er allein mit Rudern und Schöpfgerät. Trug auch die Fische des starken Riesenheim in das kesselgleiche Berggeklüft. Aber der Jote wie immer trotzig, mit Dona um die Stärke stritt er aufs Neu. Der Macht ermangle der Mann, wie er rudre, könne er dort den Kelch nicht zerbrechen. Als der dem Horridi zu Händen kam, zerstückt er den starrenden Stein damit. Sitzend schleudert er durch die Säulen den Kelch, in Immers Hand doch kehrt er heil. Aber die freundliche Frille lehrt ihn wohl wichtigen Rat. Sie wusste ihn allein. Wirf ihn an Immers Haupt. Härter ist das dem kostmüden Joten, als ein Kelch mag sein. Der Böcke Gebieter bog die Knie mit aller Götterkraft angetan. Heil dem Hünen blieb der Helmsitz, doch brach alsbald der Becher in zwei. Die liebste Lust verloren weiß ich, da mir der Kelch vor den Knien liegt. Oft sagt ich ein Wort, nicht wieder sag ich's, von heut an je, zu heiß ist der Trank. Noch mögt ihr versuchen, ob ihr Macht habt, aus der Halle hinaus zu heben die Kufe. 2-mal ihn zu rücken mühte sich Tür. Des Kessels Wucht stand unbewegt. Aber des zornigen Vater erfasst ihn am Rand, stieg vom Estrich in den unteren Saal. Aufs Haupt den Hafen hob sich Gott Dona. An den Knöcheln klirrten ihm die Kesselringe. Sie fuhren lange, ehe lüstern ward, Wotans Sohn sich umzuschauen. Da sah er aus Höhlen mit immer von Osten Volk im Folgen viel gehauptet. Da harrt er und hob den Hafen von den Schultern, schwang den mordlichen Hammer entgegen und fällte sie all die Felsungetüme, die ihn anliefen in Immers Geleit. Sie fuhren nicht lange, so lag am Boden von Donars Böcken halb tot der eine. Scheu vor den Strängen schleppt er den Fuß. Das hatte der listige Loki verschuldet. Doch höret ihr wohl, wer hat davon der Gottesgelehrten ganze Kunde, welche Büß er empfing von dem Bergbewohner. Den Schaden zu sühnen gab er der Söhne zwei. Kraftgerüstet kam er zum Göttermahl und hatte den Hafen, den immer besessen. Daraus sollten trinken die seligen Götter, Met in des Bergriesenhaus jede Flachsernte. Sage mir, Bergriese, ehe du mit einem Fuße vorwärts schreitest, was für Tischgespräche tauschen hier innen der Sieggöttersöhne? Von Waffenreden und ruhmvollen Kämpfen der Sieggöttersöhne, Götter und Elfen, die hier innen sind. Keiner weiß von dir ein gutes Wort. Ein will ich treten in des Bergriesen Halle, selber dies Gelage zu sehen. Schimpf und Schande schaff ich den Göttern und mische Gift in ihren Met. Wisse, wenn du eintrittst in des Bergriesen Halle, selber dies Gelage zu sehen. Und die guten Götter übergießest mit Schmach, gib Acht, sie trocknen sie ab an dir. Wisse das, Bergriese, wenn miteinander wir in scharfen Worten streiten, üppiger werd ich in Antworten sein, was du auch zu reden weißt. Da ging Loki in die Halle. Jene aber, die darinnen waren, als sie ihn eingetreten sahen, schwiegen alle still. Durstig komm ich in diese Halle, lobte den langen Weg, Götter zu bitten, mir einen Trunk zu schenken ihres süßen Mets. Warum schweigt ihr still, verstockte Götter, und erwidert nicht ein Wort? Sitz und Stelle sucht mir bei dem Mahl, oder heißt mich hinnenweichen. Sitz und Stelle suchen dir bei dem Mahl die Götter nun und nimmer. Die Götter wissen wohl, wem sie sollen Anteil gönnen am Gelage. Gedenk dir, Wotan, wie in Urzeiten wir das Blut mischten beide? Du gelobtest, nimmer dich zu laben mit Trank, würde er uns beiden nicht gebracht. Steh denn auf wie da, dem Vater des Wolfs sitzt zu schaffen beim Mahl, dass länger Loki uns nicht lästere hier in des Bergriesenhalle. Da stand wieder auf und schenkte dem Loki. Als er aber getrunken hatte, sprach er zu den Göttern. Heil euch, Götter, heil euch, Göttinnen, euch hochheiligen unsterblichen All, außer dem Gott allein, der da sitzt auf des Dichters Bank. Schwert und Schecken aus meinem Schatze zahl ich und einen Ring zur Buße, dass du den Göttern nicht Ärgernis gebest. Mache dir nicht Gram, die Götter. Ross und Ringe nicht allzu reich, doch weiß ich dich, Dichter der beiden. Von Göttern und Elfen, die hier innen sind, scheut keiner so den Streit, flieht Geschosse keiner feiger. Ich weiß doch, war ich draußen, wie ich drinnen bin, hier in des Bergriesen Halle. Dein Haupt hätte ich in meiner Hand schon, also lohnt ich dir der Lüge. Sitzend bist du schneller, doch schwerlich leistest du's, Dichter, Bänkehüter. Zum Zweikampf vor, wenn du zornig bist. Der Tapfere sieht nicht um und säumt. Ich bitte dich, Dichter, bei deiner Geborenen und aller Wünschelsöhne wohl, sprich zu Loki nicht mit lästernden Worten, hier in des Bergriesen Halle. Schweig, Idise, von allen Frauen mein ich dich die Männertollste. Du legtest die Arme, die Leuchtenden, gleich um den Mörder eines Bruders. Zu Loki spreche ich nicht mit lästernden Worten, hier in des Bergriesen Halle. Den Dichter sänfte ich, den Bierberauschten, dass er im Zorn den Zweikampf meide. Ihr Götter beide, was ist's, dass ihr euch mit scharfen Worten streitet? Lopter träumt sich nicht, dass er betrogen ist, ihn hier die Himmlischen hassen. Schweig, du Gefion, sonst vergesse ich nicht, wie dich zur Lust verlockte jener weiße Knabe, der dir das Kleinod gab, als du den Schenkel um ihn schlangst. Irr bist du, Loki, und aberwitzig. Wenn du Gefion Gram dir machst, aller lebenden Lose weiß sie ebenso als ich. Schweig nur, Wotan. Ungerecht zwischen den Sterblichen teilst du den Streit. Oftmals gabst du, dem du nicht geben solltest, dem schlechten Manne den Sieg. Weißt du, dass ich gab, dem ich nicht geben sollte, dem schlechten Manne den Sieg? Unter der Erde 8 Winter warst du, milchende Kuh und Mutter, denn du gebarest da, das dünkt mich eines argen Art. Du schlichest, sagt man, in Samsö umher, von Haus zu Haus als Seherin, vermummter Zauber druckst du das Menschenvolk. Das dünkt mich eines argen Art. Euer Geschicke solltet ihr nie erwähnen vor der Welt, was ihr Götter beide in Urzeiten triebet. Die frühesten Taten bergt dem Volk. Schweig, du Frigga, Tochter von Donas Mutter. Bist du den Männern allzu mild, Wille und Wehe als des herrschenden Gemahlin, beide bargst in deinem Schoß. Wisse, hätte ich hier in des Bergriesenhalle einen Sohn wie der Lichtgott schnell, nicht kämst du hinaus von den Göttersöhnen, du hättest schon zu fechten gefunden. Und willst du, Frigga, dass ich ferner gedenke meiner Meintaten? So bin ich schuld, dass du nicht mehr schauen wirst, Lichtgott reiten zum Rat der Götter. Irr bist du, Loki, dass du selber anführst die schnöden Schandtaten. Wohl weiß Frigga alles, was sich begibt, ob sie schon es nicht sagt. Schweig, du Freier, dich vollends kenn ich. Keines Makels mangelst du. Der Götter und Elfen, die hier inne sind, bist du jedes Buhlerin. Deine Zunge frevelt, doch fürcht ich, dass sie dir wenig Gutes gelt. Abhold sind dir Götter und Göttinnen, unfröhlich fährst du nach Haus. Schweig, du Freier, Gift führst du mit dir, bist alles unheilsvoll. Vor den Göttern umarmtest du den eigenen Bruder, so böser Wind entfuhr dir, Freier. Die Schöngeschmückten, das schadet nicht, wählen Männer, wie sie mögen. Des Verworfenen weilen bei den Göttern wundert nur, der Kinder konnte gebären. Schweig, du Meereswächter, von Osten gesendet als Geisel bist du den Göttern. Immers Töchter nahmen dich da zum Nachtgeschirre und machten dir in den Mund. Des Schadens tröstet mich, seit ich gesendet ward, fernher als Geisel den Göttern. Dass mir erwuchs der Sohn, wieder den niemand ist, der für den Ersten der Götter gilt. Lass endlich, Meerwächter, den Übermut. Ich hab es länger nicht hehl. Mit der eigenen Schwester den Sohn erzeugtest du, der ebenso arg ist wie du. Frei ist der Beste von allen. Der Regenbogen trägt zu der hohen Halle. Keine Maid betrübt er, keines Mannes Weib. Einen jeden nimmt er aus Nöten. Schweig, du Till, du taugst zum Kampf nicht zu gleicher Zeit mit Zweien. Deine rechte Hand ist dir geraubt, mein Wolfsohn, fraß sie, der Wolf. Der Hand muss ich darben, so darbst du des Wolfssohnes. Eins ist schlimm wie das andere, auch der Wolf ist freudenlos. Gefesselt erwartet er der Götter Untergang. Schweig, du Till. Deinem Weibe geschah es, dass sie von mir ein Kind bekam. Nicht Pfennigsbuße empfingst du für die Schmach. Habe dir das, du Hahnrei. Gefesselt liegt dein Wolfssohn vor des Flusses Ursprung, bis die Götter vergehen. So soll auch dir geschehen, wenn du nicht schweigen wirst, endlich Unheilschmied. Mit Gold erkauftest du des Meeres Tochter und gabst dem Prahler dein Schwert. Wenn aber des Verderbens Söhne durch die Feuer reiten, Womit willst du streiten? Unseliger! War ich so edlen Stamms als die Sippe des Frei und hätte so erhabenen Sitz, morscher als Mark malmte ich dich, freche Krähe, und lähmte dir alle Gelenke. Was ist Winziges dort, das ich wedeln sehe, nach Speise schnappend, dem Freien die Ohren bläst es immer da und müht sich mit Mägdearbeit? Bückwir bin ich, bieder rühmen mich die Götter all und Menschen. Behende helf ich hier, dass Robts Freunde trinken Met in des Bergriesenhalle. Schweig, du Bückwire, übel verstehst du der Männer Mahl zu ordnen. Unterm Bettstroh verbargst du dich feige, wenn es zum Kampfe kam. Trunken bist du, Loki, vertrankst den Verstand. Lass endlich ab, Loki, denn im Rausche reden die Leute viel und wissen nicht was. Schweig, du Posaunenbläser, in der Schöpfung Beginn ward dir ein leidig Los. Mit feuchtem Rücken fängst du den Tau auf und wachst der Götter Wärter. Lustig bist du, Loki, doch lange magst du nicht spielen mit losem Schweif, da auf die scharfe Kante des kalten Vetters bald mit Därmen dich die Götter binden. Wenn auf die scharfe Kante des reifkalten Vetters sie mich mit Därmen binden bald, so war ich der Erste und auch der Eifrigste, als es den Sturmriesen zu töten galt. Warst du der Erste und auch der Eifrigste, als es den Sturmriesen zu töten galt, so soll aus meinem Hof und Heiligtum immer kalter Rat dir kommen. Gelinder sprachst du zu der Bauminsel Sohn, als du mich auf dein Lager ludst. Dessen gedenk ich nun, da es genauer gilt, unsere Meintat zu melden. Da trat Donas Weib vor und schenkte dem Loki Met in den Eiskelch und sprach: Heil dir nun, Loki, den Eiskelch lang ich dir, firnen Metes voll, dass du mich eine doch von den Götterkindern ungelästert lassest. Jener nahm den Kelch, trank und sprach: Du einzig bliebest verschont, wärest du immer keusch und dem Gatten ergeben gewesen. Einen weiß ich und weiß ihn gewiss, der auch den Dona zum Hahnrei machte. Und das war der listige Loki. Alle Felsen beben, von der Bergfahrt kehrt Dona heim. Zum Schweigen bringt er den, der hier mit Schmach belädt, die Götter all und Gäste. Schweig, du Beiler, du bist eines Dieners Weib und aller Untaten voll. Kein Ärger ungeheuer ist unter den Götterkindern, ganz bist du mit Schmutz besudelt. Da kam Dona an und sprach: Schweig, unreiner Wicht, sonst soll mein Hammer im Schlag den Mund dir schließen. Vom Halse hau ich dir die Schulterhügel, dass dich das Leben lässt. Der Erdesohn ist eingetreten, nun kannst du knirschen, Dona. Doch wenig wagst du, wenn du den Wolf bestehen sollst, der den Siegvater schlingt. Schweig, unreiner Wicht, sonst soll mein Hammer im Schlag den Mund dir schließen. Oder auf gen Osten werfe ich dich, dass kein Mann dich mehr erschaut. Deine Ostfahrten würden unbesprochen allzeit besser bleiben. Seit dem Däumling du, Kämpe des Handschuhs, kauertest und selbst nicht meintest, Dona zu sein. Schweig, unreiner Wicht, sonst soll mein Hammer im Schlag den Mund dir schließen. Mit des Lärmers Töter trifft diese Hand dich und bricht dir alle Gebeine. Noch lange Jahre zu leben, denk ich, trotz deiner Hammerhiebe. Hart schien dir des Prahlers Knoten, du musstest der Mahlzeit darben, ob du vor Heißhunger vergingst. Schweig, unreiner Wicht, sonst soll mein Hammer im Schlag den Mund dir schließen. Des Lärmers Töter schickt dich zur Hölle hinab, hinter der toten Gittertor. Ich sang vor Göttern, sang vor Göttersöhnen, was ich auf dem Herzen hatte. Nun wend ich mich weg, dir weich ich allein, denn ich zweifle nicht, dass du zuschlägst. Ein Mahl gabst du, Bergriese. Nicht mehr hinfort wirst du die Götter bewirten. All dein Eigentum, das hier innen ist, frisst die Flamme und raschelt dir über den Rücken. Wild ward Gott Dona, als er erwachte und seinen Hammer vorhanden nicht sah. Er schüttelte den Bart, er schlug das Haupt, allwärts suchte der Erde Sohn. Und es war sein Wort, welches er sprach zuerst. Höre nun, Loki, und lausche der Rede. Was noch auf Erden niemand ahnt, noch hoch im Himmel, mein Hammer ist geraubt. Sie gingen zum herrlichen Hause der Freier, und es war sein Wort, welches er sprach zuerst. Willst du mir, Freier, dein Federhemd leihen, ob meinen Hammer ich finden möge? Ich wollte es dir geben, und war es von Gold, du solltest es haben, und war es von Silber. Flog da Loki, das Federhemd rauschte, bis er hinter sich hatte der Götter Gehege, und jetzt erreichte der Joten Reich. Auf dem Hügel saß Donnervogel, der Riesenfürst, schmückte die Hunde mit goldenem Halsband und strählte den Mähren die Mähnen zurecht. Wie steht's mit den Göttern? Wie steht's mit den Elfen? Was reisest du einsam gen Riesenheim? Schlecht steht's mit den Göttern, mit den Elfen schlecht. Hältst du Donas Hammer verborgen? Ich halte Donas Hammer verborgen. Acht rasten unter der Erde tief. Und wiedererwerben fürwahr soll ihn keiner. Er brächte den Freier zur Braut mir daher. Flog da Loki, das Federhemd rauschte, bis er hinter sich hatte der Riesengehege, und endlich erreichte der Götterreich. Da traf er den Dona vor der Türe der Halle, und es war sein Wort, welches er sprach zuerst. Hast du den Auftrag vollbracht und die Arbeit? Lass hier von der Höhe mich hören die Kunde, dem Sitzenden manchmal mangeln Gedanken, da leicht im Liegen die List sich ersinnt. Ich habe den Auftrag vollbracht und die Arbeit. Donnervogel hat den Hammer, der Riesenfürst. Und wieder erwerben für wahr soll ihn keiner. Er brächte dann Freier zur Braut ihm daher. Sie gingen Freier, die Schöne zu finden. Und es war Donas Wort, welches er sprach zuerst. Lege Freier dir an das bräutliche Linnen. Wir beide, wir reisen gen Riesenheim. Wild ward Freier, sie fauchte vor Wut. Die ganze Halle der Götter erbebte. Der schimmernde Halsschmuck schoss ihr zur Erde. Mich mannstoll meinen möchtest du wohl, reisten wir beide gen Riesenheim. Bald eilten die Götter all zur Versammlung und die Göttinnen all zu der Sprache. Darüber berieten die himmlischen Richter, wie sie dem Dona den Hammer lösten. Da hob der Posaunenbläser an, der hellste der Götter, der Weise war dem Giganten gleich. Das bräutliche Linnen legen dem Dona wir an, ihn schmücke das schöne, schimmernde Halsband. Auch lass uns erklingen Geklirre der Schlüssel, und weiblich Gewand umwallte sein Knie. Es blinkte die Brust ihm von blitzenden Steinen, und hoch umhüllte der Schleier sein Haupt. Da sprach Dona also, der gestrenge Gott. Mich würden die Asen Weibe schelten, legt ich das bräutliche Linnen mir an. Anhub da Loki, der Bauminsel Sohn. Schweig nur, Dona, mit solchen Worten. Bald werden die Riesen die Himmelsburg bewohnen, holst du den Hammer nicht wieder heim. Das bräutliche Linnen legten dem Dona sie an, dazu den schönen, schimmernden Halsschmuck. Auch ließ er erklingen Geklirre der Schlüssel, und weiblich Gewand umwallte sein Knie. Es blinkte die Brust ihm von blitzenden Steinen, und hoch umhüllte der Schleier sein Haupt. Da sprach Loki, der Bauminselsohn, nun muß ich mit dir als deinem Magd, wir beide, wir reisen gen Riesenheim. Bald wurden die Böcke vom Berge getrieben und vor den gewölbten Wagen geschirrt. Felsen brachen, Funken stoben, da Wotans Sohn reiste gen Riesenheim. Anhob da Donnervogel, der Riesenfürst. Aufsteht, ihr Riesen, bestreut die Bänke und bringe Freier zur Braut mir daher, Meerwächters Tochter aus Schiffsstadt. Heimkehren mit goldenen Hörnern die Kühe, rabenschwarze Rinder dem Riesen zur Lust, viel schau ich der Schätze, des Schmuckes viel. Fehlte nur Freier zur Frau mir noch. Früh fanden Gäste zur Feier sich ein. Man reichte reichlich den Riesen den Met. Dona aß einen Ochsen, 8 Lachse dazu. Alles Süße geschleckt, den Frauen bestimmt, und 3 Kufen Met trank Gott Dona. Anhob da Donnervogel, der Riesenfürst. Wer sah je Bräute gieriger schlingen? Nie sah ich Bräute so gierig schlingen, nie mehr des Mets ein Mädchen trinken. Da saß zur Seite die schmücke Magd, bereit dem Riesen Rede zu stehen. Nichts genoss Freier 8 Nächte lang, so sehr nach Riesenheim sehnte sie sich. Kusslüstern lüftete das Linnen der Riese, doch weit wie der Saal schreckt er zurück. Wie furchtbar flammen der Freier die Augen, mich dünkt, es brenne ihr Bild wie Glut. Da saß zur Seite die schmucke Magd, bereit dem Riesen Rede zu stehen. 8 Nächte nicht genoss sie des Schlafes, so sehr nach Riesenheim sehnte sie sich. Eintrat die traurige Schwester des Donnervogels, die sich ein Brautgeschenk zu erbitten wagte. Reiche die roten Ringe mir da, ihr dich verlangt nach meiner Liebe und lautern Gunst. Da hob Donnervogel an, der Riesenfürst. Bringt mir den Hammer, die Braut zu weihen, legt den Hammer der Maid in den Schoß und gebt uns zusammen nach ehelicher Sitte. Da lachte dem Dona das Herz im Leibe, als der Hartgeherzte den Hammer erkannte. Donnervogel traf er zuerst, den Riesenfürsten, und zerschmetterte ganz der Riesengeschlecht. Er schlug auch die alte Schwester des Joten, die sich das Brautgeschenk zu erbitten gewagt. Ihr schollen Schläge an der Schillinge statt, und Hammerhiebe erhielt sie für Ringe. Gedeckt sind die Bänke, doch sei die Braut nun mit mir zu reisen bereit. Für allzu hastig hält man mich wohl, doch daheim wer raubt uns die Ruhe? Wer bist du, Bursch? Wie so bleich um die Nase? Hast du bei Leichen gelegen? Vom Riesen ahn ich etwas in dir, bist solcher Braut nicht geboren. Alberich heiß ich, unter der Erde steht mein Haus im Gestein. Warnen will ich den Wagenlenker, breche niemand festen Bund. Ich will ihn brechen. Die Braut hat der Vater allein zu gewähren Gewalt. Ich war nicht daheim, da sie dir verheißen ward. Kein anderer gibt sie der Götter. Wer ist der Recke, der sich rühmt zu schalten über die blühende Braut? Als Landstreicher lästert dich niemand. Wer hat dich mit Ringen beraten? Dona heiß ich, der weit Gewanderte. Wider meinen Willen erwirbst du das Mädchen nicht, noch das Ja-Wort je. So wünsch ich denn deine Bewilligung und das Ja-Wort zu gewinnen. Besser zu haben als zu entbehren ist mir das mehlweiße Mädchen. Des Mädchens Minne mag ich dir, weiser Gast, nicht weigern. Kannst du aus allen Welten mir kundtun, was ich zu wissen wünsche? Versuch es, Dona, da du gesonnen bist, an des Zwerges Wissen zu zweifeln. Alle 9 Himmel hab ich durchmessen und weiß von allen Wesen. So sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt die Erde, die Allernährende in den Welten allen? Erde den Menschen, den Göttern Feld, die Giganten nennen sie Weg, Allgrün die Joten, die Elfen Wachstum, Lehm heißen sie höhere Mächte. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt der Himmel, der hoch sich wölbt in den Welten allen? Himmel den Menschen, den himmlischen Dach, Windweber den Giganten, Riesen Überwelt, Elfen Glänzhelm, Zwergen Teufeltor. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt der Mond, den die Menschen schauen in den Welten allen? Mond sagen Sterbliche, Scheibe Götter. In der Hölle sagt man rollendes Rad. Sputer bei Riesen, Schein bei Zwergen, Jahrzähler aber bei Elfen. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt die Sonne, die den Geschlechtern leuchtet in den Welten allen? Sonne sagen Menschen, Gestirn die Seligen, Zwerge Zwergs Überlisterin, Lichtauge Joten, Elfen Glanzkreis, Allklar der Götter Freunde. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie nennt man die Wolken, die Nebelfeuchten in den Welten allen? Menschen sagen Wolken, Wässerer die Götter, Windschiff die Giganten, Riesen Regenbringer, Elfen Naschwetter. In der Hölle heißen sie Nebelhelm. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt der Wind, der weithin fährt in den Welten allen? Wind bei den Menschen, Wehen bei den Göttern, Wieherer hören Wesen, Greiner bei Joten, bei Elfen Lärmer, in der Hölle heißt er Heuler. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt die Luftstille, die liegen soll über allen Welten? Den Menschen Luft, Lager den Göttern, Windflucht sagen die Giganten, Schwüle die Riesen, Elfen Morgenruhe, Zwerge heißen sie Heiterkeit. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt das Meer, das Männer berudern in den Welten allen? See sagen Menschen, Spiegler die Götter, Giganten nennen es Woge, Riesen Alheim, Elfen Wasserschatz, Zwerge heißen es hohes Meer. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt das Feuer, das den Völkern brennt in den Welten allen? Den Menschen Feuer, Flamme den Göttern, Woger sagen Giganten, Riesen Raschler, Zwerge Zünder, in der Hölle heißt es Wüster. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt der Wald, der ewig wachsen soll in den Welten allen? Wald heißt der Menschen, Göttern Haar der Berge, in der Hölle Hügelmoos, bei Riesen in die Glut, bei Elfen schön verzweigt, Giganten heißt er Heister. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt die Nacht, die des schlanken Tochter ist in den Welten allen? Nacht bei den Menschen, Nebel den Göttern, Hülle höheren Wesens, Riesen ohne Licht, Elfen Schlummerlust, Traumgenuss nennen sie Zwerge. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt die Saat, die da gesät wird in den Welten allen? Bei Menschen Saat, Samen bei Göttern, Gewächs bei den Giganten, bei Riesen Atzung, bei Elfen Stoff, in der Hölle heißt sie wallende See. Sage mir, Alberich, da alle Wesen, kluger Zwerg, du erkennst, wie heißt der Met, den alle trinken in den Welten allen? Bei Menschen Met, bei Göttern Nektar, Giganten sagen Saft, in der Hölle heißt es Strom, bei Riesen helle Flut, Geschlürf bei des Hengstes Söhnen. Aus einer Brust alter Kunden vernahm ich nie so viel. Mit schlauen Lüsten verlorst du die Wette, der Tag verzaubert dich, Zwerg, die Sonne scheint in den Saal. Steh nun auf, Landsknecht, ob du unseren Sohn magst zu reden vermögen, um das zu erkunden, wem der Kluge wohl so bitterböse sei. Übler Antwort versehe ich mich von eurem Sohne, wenn ich die Red an ihn richte, um das zu erkunden, wem der Kluge wohl so bitterböse sei. Sage mir, frei, volkwaltender Gott, was ich zu wissen wünsche. Was weilst du allein im weiten Saal, Herr, den heilen Tag? Wie soll ich sagen dir, jungem Gesellen, der Seele großen Gram? Die Elfenbestrahlerin leuchtet alle Tage, doch nicht zu meiner Liebeslust. Dein Gram mag so groß nicht sein, dass du ihn mir nicht sagen solltest. Teilten wir doch die Tage der Jugend, so mögen wir zwei uns Zutrauen schenken. In des Meerriesengärten sah ich gehen mir liebe Maid. Ihre Arme leuchteten und Luft und Meer schimmerten von dem Scheine. Mehr lieb ich die Maid, als ein Jüngling mag, im Lenz seines Lebens. Von Göttern und Elfen will es nicht einer, dass wir beisammen seien. Gib mir dein rasches Ross, das mich sicher durch die flackernde Flamme führt. Gib mir das Schwert, das von selbst sich schwingt, gegen der Reifriesen Brut. Nimm denn mein rasches Ross, das dich sicher durch die flackernde Flamme führt. Nimm mein Schwert, das von selbst sich schwingt in des beherzten Hand. Der Landsknecht sprach zu dem Rosse. Dunkel ist es draußen. Wohl dünkt es mich Zeit, über feuchte Berge zu fahren. Wir beide vollführen es. Fängt uns nicht beide jener kraftreiche Riese. Der Landsknecht fuhr gern Riesenheim zu des Meeres Wohnung. Da waren wütige Hunde an der Türe des hölzernen Zauns gebunden, der Gerd Salum schloss. Er ritt dahin, wo der Viehhirt am Hügel saß, und sprach zu ihm: Sage mir, Hirt, der am Hügel sitzt und die Wege bewacht, wie mag ich schauen, die schöne Maid, vor des Meeres Grauhunden? Bist du dem Tode nah oder tot bereits, Mann auf der Meere Rücken? Zu sprechen ungegönnt bleibt dir immer da mit des Meeres göttlicher Tochter. Kühnheit steht besser als Klagen ihm an, der da fertig ist zur Fahrt. Bis auf einen Tag ist mein Alter bestimmt und meines Lebens Länge. Welch Getöse ertönen hör ich hier in unseren Hallen? Die Erde bebt davon und alle Wohnungen in allen Meeren erzittern. Ein Mann ist hier außen von der Meere gestiegen und lässt im Grase sie grasen. Bitt ihn einzutreten in unseren Saal und den milden Met zu trinken, obwohl mir ahnt, dass hier außen sei meines Bruders Mörder. Wer ist es, der Elfen oder Asensöhne oder weisen Giganten? Durch flackernde Flamme, was fuhrst du allein, unsere Säle zu schauen? Bin nicht von den Elfen, noch den Asensöhnen, noch den weisen Giganten. Durch flackernde Flamme doch fuhr ich allein, eure Säle zu schauen. Der Äpfel elf hab ich allgolden, die will ich, Herren, dir geben, deine Liebe zu kaufen, dass du frei bekennst, dass dir kein Libra lebe. Der Äpfel elf nehme ich nicht an, um eines Mannes Minne. Noch mag ich und frei, dieweil wir atmen beide, je zusammen sein. Den Ring gebe ich, der in der Glut lag mit Wotans jungem Erben. Acht entträufeln ihm Ebenschwere in jeder neunten Nacht. Den Ring verlang ich nicht, der in der Lohe lag mit Wotans jungem Erben. In allen Meeren bedarf ich Goldes nicht, mir schont der Vater die Schätze. Siehst du, Mädchen, das Schwert, das Scharfe, Zaubernde, das ich halt in der Hand? Das Haupt hau ich vom Hals dir ab, so du dich ihm weigern willst. Zu keiner Zeit werde ich Zwang erdulden, um Mannes Minne. Wohl aber wähn ich, gewahrt dich Meerriese, dass ihr Kühnen zum Kampfe kommt. Siehst du, Mädchen, das Schwert, das Scharfe, Zaubernde, das ich halt in der Hand? Seine Schneider schlägt den alten Riesen, fällt deinen Vater tot. Mit der Zauberrute zwingen werd ich dich, Maid, zu meinem Willen. Dahin wirst du kommen, wo Kinder der Menschen dich nicht mehr sollen sehen. Auf des Gottes Felsen in der Frühe sollst du sitzen, weg von der Welt gewandt zur Hölle. Speise sei dir widriger als wem auf Erden, der Menschen leide Lindwurm des Menschenreiches. Ein scheußliches Wunder wirst du draußen, dass ein Wasserriese dich angafft, dich alles anstarrt. Weitkunder wirst du als der Wächter der Götter, gaffe denn hervor am Gitter. Einsamkeit und Abscheu, Zwang und Ungeduld mehren dir Trübsinn und Tränen. Sitze nieder, so sag ich dir, des Leides schwellenden Strom, den zweischneidigen Schmerz. Trolle sollen dich ängstigen all den Tag, hier im Gehege der Joten. Vor der Frostriesenhallen sollst du den heilen Tag dich krümmen, kostberaubt, dich krümmen, kostverzweifelt. Leid für Lust wird dir zum Lohn, mit Tränen trägst du dein Unglück. Mit dreiköpfigem Giganten teilst du das Leben oder alterst unvermählt. Sehnsucht scheut dich von Morgen zu Morgen, wie die Distel dorst du, die sich getränkt hat in des Ofens Öffnung. Zum Hügel ging ich ins tiefe Holz, Zauberruten zu finden. Zauberruten fand ich. Gram ist dir Wotan, Gram ist dir der Asenfürst. Frei verfluch dich, flieh, üble Maid, bevor dich vernichtet der Götter Zauberzorn. Hört es, Joten, hört es, Frostriesen, des Hengstes Söhne, ihr Asen selber. Wie ich verbiete, wie ich banne, Mannes Gesellschaft der Maid, Mannes Gemeinschaft. Frostgrimm heißt der Riese, der dich haben soll hinterm Totentor, wo verworfene Knechte in knotige Wurzeln dir Geisenharren gießen. Andrer Trank wird dir nicht eingeschenkt, Maid nach deinem Willen, Maid nach meinem Willen. Ein Riese schneid ich dir und drei Stäbe, Ohnmacht, Unmut, Ungeduld. So schneid ich es ab, wie ich es einschnitt, wenn es Not tut, so zu tun. Heil sei dir vielmehr, Held, und nimm den Eiskelch, Firnen Metes voll. Ahnte mir doch nie, dass ich einen würde vom Stamm der Giganten wählen. Meiner Werbung Erfolg wüsste ich gesichert gern, ehe ich mich hinnenhebe. Wann meinst du in Minne dem mannlichen Sohn des Meerwächters zu nahen? Geduld heißt, die wir beide wissen, stiller wie Gewalt. Nach 9 Nächten will Meerwächters Sohn ich Freude gönnen. Da ritt der Landsknecht heim. Frei stand draußen, grüßte ihn und fragte nach der Neuheit. Sage mir, Landsknecht, ehe du den Sattel abwirfst oder vorrückst den Fuß, was du ausgerichtet hast in Riesenheim, nach meiner Meinung und deiner? Geduld heißt, die wir beide wissen, stiller wie Gewalt. Nach 9 Nächten will Meerwächters Sohn sie Freude gönnen. Lang ist eine Nacht, länger sind zweie. Wie mag ich dreie dauern? Oft deucht ein Monat mich minder lang als eine halbe Nacht des Harrens. Wache, Zauberin, erwache, gutes Weib. Ich wecke dich am Totentor. Gedenkt dir des nicht? Zu deinem Grab hast du den Sohn beschieden. Was bekümmert nun mein einziges Kind? Welch Unheil ängstet dich, dass du die Mutter anrufst, die in der Erde ruht, menschliche Wohnungen längst verließ? Zu üblem Spiel beschiedst du mich, Arge, die mein Vater umfing, lud an den Ort mich, den kein Lebender kennt, eine Frau hier zu finden. Lang ist die Wanderung, die Wege sind lang, lang ist der Menschen Verlangen. Wenn es sich fügt, dass sich erfüllt dein Wunsch, so lacht dir günstiges Glück. Heb ein Lied an, das heilsam ist, kräftige Mutter, dein Kind. Unterwegs fürcht ich den Untergang, allzu jung eracht ich mich. So heb ich zuerst an ein heilkräftig Lied, das Rinder sang der Ran. Hinter die Schultern wirf, was du beschwerlich wähnst, dir selbst vertraue selber. Zum Ändern sing ich dir, da du irren sollst auf weiten Wegen wonnelos. Der Urda-Riegel sollen dich allseits wahren, wo du Schändliches siehst. Zum Dritten sing ich dies, wenn wo verderblich blutende Flüsse brausen, der reißende rauschende Rinne zum Abgrund zu, vor dir versand er und schwinde. Dies sing ich zum vierten, so Feinde dir dreuend am Galgenweg begegnen, ihnen mangle der Mut. Die Macht sei bei dir, bis sie zum Frieden sich fügen. Dies sing ich zum fünften, so Fesseln sich dir um die Gelenke legen, lösende Glut gießt dir mein Lied um die Glieder, der Haft springt von der Hand, von den Füßen die Fessel. Dies sing ich zum sechsten, stürmt die See, wilder als Menschen wissen, Sturm und Flut, Fass in den Schlauch, dass sie frohe Fahrt gewähren. Dies sing ich zum siebenten, wenn dich schaurig umweht der Frost auf Felsenhöhen. Kein Glied verletze dir der grimme Hauch, noch soll er die Sehnen dir straff ziehen. Dies sing ich zum achten, überfällt dich die Nacht auf nebeligem Wege, nichtsdestominder mag dir nicht schaden ein getauftes, totes Weib. Zum neunten sing ich dir, wird dir Not mit dem Joten, dem Schwertgeschmückten, zu reden, Wortes und Witzes sei im bewussten Herzen Fülle dir und Überfluss. Nun fahre getrost der Gefahr entgegen, dich mag kein Hindernis hemmen. Ich stand auf dem Stein an der Schwelle des Grabs und ließ mein Lied dir erklingen. Nimm mit dir, Sohn, der Mutter Worte und behalte sie im Herzen. Heils genug hast du immer, dieweil mein Wort dir gedenkt.